Peter Wanderer, willkommen zur 29. Episode des Greifenklau-Podcasts, der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Florian Schulz, a.k.a. Ja. Florian Anderl, Spielleiter bei der Orhammer-Runde. Darf sich auch gleich weiter vorstellen. Und Greifenklaue. Genau, du bist heute das erste Mal bei uns. Richtig. Was machst du denn, außer die Orhammer-Runde zu leiten? Generell bin ich eigentlich ein wenig versierter Rollenspieler oder Rollenspielleiter. Also deine Fähigkeiten und Hintergrundwissen kann ich nur kratzen. Bin aber großer Warhammer-Fantasy-Freund und Nerd. Gar nicht so vom Tabletop, sondern insgesamt vom Hintergrund, vom Fluff, von den Romanen. Genau, du bist auch mit dem Tabletop, glaube ich, eingestiegen, oder? Naja, früher als ganz klein natürlich das Schwarze Auge gespielt. Ja. Dann irgendwann aufgehört, dann auf Warhammer Tabletop umgesattelt, das ein wenig gespielt und dann über die Jahre immer mal wieder irgendwelche Randprodukte gespielt, also Blood Bowl, Mortime oder solche Dinge. Ja. Genau, im kommenden Greifenklau-Podcast Nummer 31 werden wir auch ausführlich nochmal auf die Hintergründe von Orhammer eingehen. Genau, da verrät auch Florian mehr zu seiner Rollenspielkarriere. Richtig. Gut, wir haben uns heute getroffen, um über das Thema Weltkrieg zu diskutieren, beziehungsweise zu gucken, wie kann man Weltkrieg im Rollenspiel umsetzen oder wie ist es im Rollenspiel umgesetzt. Und zwar ist das aktuelle August-Karnevals-Thema von Blut und Glas vorgeschlagen und organisiert vom Blog D6 Ideas, der ja auch bei der Wunsch immer sehr aktiv ist. Jawohl, genau, bevor wir darauf zu sprechen kommen, nochmal kurz einen Blick auf die Neuheiten. Dann fangen wir doch gleich mit Orhammer an, nämlich die zweite Staffel ist komplett online und bietet alles, was eine gute Rollenspielrunde braucht. Tote! Richtig. Eine gute Geschichte natürlich auch. Viele Kämpfe. Das heißt, eigentlich sind es gar nicht so viele Kämpfe. Auf jeden Fall einen guten Endkampf. Detektivarbeit. Richtig. Detective Slayer ist mal wieder auf Abwägen. Und Du spielst ja den klassischen Powergamer-Ansatz. Die ganzen Charakterpunkte wurden in Kampffähigkeiten gesteckt. Und das, von dir übrigens, du hast meinen Charakter gemacht. Ich habe ihn angelegt. Ich kann da nichts für. Und alles andere wie Charisma oder soziale Fähigkeiten werden durch Rollenspiel ausgeglichen. Ach so, meinst du das? Das ist natürlich selbstverständlich richtig. Richtig. Dafür gibt es ja meine Mitspieler. Korrekt. Die haben die sozialen Charaktere genommen. Genau. Naja, erscheint mir meistens aber auch nicht so. Nee. Cliffhanger wollte ich noch sagen. So. Richtig, das auch. Genau, die sind auch noch dabei. Ja, also 5 Folgen. Es, denke ich mal, lohnt sich, sie anzuhören. Mich haben sie jedenfalls sehr unterhalten. Und denke, die unterhalten noch den einen oder anderen, der nicht dabei war. Als Mini-Information, in Folge 3 und 4 gibt es nach der Abspannmusik sogar ein Outtake. Richtig, stimmt. Zwei verschiedene Outtakes. Weil genau. Mir wurde mal gesagt, ihn wundert es, dass meine Orhammer-Gruppe so fokussiert ist, wenn es an Spielen und Abenteuer geht. Und fokussiert ist die Gruppe eigentlich nur zwischen dem Teil, wo ich sage, los geht's und irgendwann der Bildschirm wird schwarz. Davor und danach. Ja, ich wollte sagen, da sind wir auch wirklich sehr fokussiert. Richtig, und davor und danach ist aber das generelle Dummfug erzählen und sich über den Typen am Mikro lustig machen und. Ja. Gut, das ist aber vor und hinterher. Also ich kenne wenige Gruppen, die fokussiert sind. Da würde ich allein meine Kingmaker-Gruppe, die würde ich auch noch dazu zählen, die ist nicht fokussiert. Ja. Sonst kenne ich das, also dass da wirklich viel zwischendurch gequatscht und Anekdote hier und Weil der jetzt aktuell neu hinzugekommene Spieler hat irgendwie, ich glaube, bei der vorletzten Runde zwischendurch sein Handy rausgeholt und auf WhatsApp-Proben getippt. Ich glaube, da muss ich nochmal administrative Handyverbot Strafung. Und ich finde, du sollst ein generelles WhatsApp-Verbot aussprechen. Da wäre ich sehr dafür. Da muss ich noch eingreifen. Ich habe ihn ja für 5 Folgen verpflichtet und jetzt seinen Vertrag um 5 Folgen verlängert. Sehr gut. Ja. Ich habe noch nie einen Vertrag zu Gesicht bekommen, insofern ist ich davon aus, ich bin weiter dabei. Ja, du gehörtest ja zu den Gründungsmitgliedern. Ja. Du bist auch das letzte überlebende Gründungsmitglied. Sehr schön. Ich glaube, der Rest lebt auch noch so als positive Nebeninfo. Also die Charaktere leben. Und die Spieler auch. Die Spieler aber nicht mehr. Ja, doch, die leben auch noch. Also, ja, Warhammer hat natürlich mit den Fairnessen einer normalen Rollenspielrunde zu leben. Das heißt, ab und zu haben Leute keine Zeit oder finden neue Freundinnen oder überhaupt eine. Oder ziehen weg oder finden Arbeit oder was auch immer. Und haben natürlich nicht jeder immer die ganze Zeit Zeit. Ja. Oder wie Gandalf sagt, ist das gleich wie im letzten Zeitalter, ein ständiges Kommen und Gehen. Sehr schön. Ich freue mich heute auf weitere Herr der Ringe und Warhammer-Zitate und wahrscheinlich noch DSA-Zitate. Zweite Weltkrieg-Zitate. Zweite Weltkrieg-Zitate. Die gibt es auch noch. Sehr gut. Außerdem zwei weitere Neuigkeiten haben wir noch. Ganz kurz. Nämlich gibt es einen Kickstart für Lamentation of the Flame Princess. Nämlich No Salvation for Witches von Raphael Chandler. Ja, ein Horrorabenteuer. Man darf vermuten, dass Hexen drin vorkommen. Es wird 64 Seiten haben, im Hardcover sein. Und es wird, wie gesagt, gekickstartet. Das Besondere ist, dass es ein Pay What You Want ist, was es ja im PDF-Bereich schon lange gibt. Probieren Sie jetzt für den Buchbereich aus. Mhm. Ja, ich kann mal nur empfehlen, eigentlich mal vorbeizuschauen, wen das Thema interessiert. Die Bilder sind großartig. Also das wäre auch etwas, wo ich sofort sagen würde, ja, ab 18 passt da sehr gut. Ja. Die sind wirklich... Also ich habe einiges an Horrorfilmen gesehen, aber bei dem ersten Bild kam mir schon die Galle. Mhm. Da dachte ich, wenn davon ein ganzes Buch ist, deshalb habe ich da gleich mal Geld drauf geknallt. Respekt, ja, du hast das unterstützt, ich habe es auch unterstützt. Ich sage jetzt aber nicht, für welchen Betrag. Also es wäre theoretisch möglich, dass man da irgendwie 2 Cent draufhaut. Ja, 1 Euro ist der Mindestbetrag. 1 Euro ist Mindestbetrag. Also ein Euro oder 1 Dollar? Ich weiß nicht, ich glaube, 1 Euro war es. 1 Dollar ist ja fast 2 Cent. So, also das knallt man drauf und dafür bekommt man ein ganzes Buch. Richtig. Plus also, Porto, muss man dazu sagen. Plus Porto. Ungefähr 5 Euro. Also wenn man böse wäre und es drauf anlegt, könnte man es sehr, sehr günstig ergattern. Richtig. Aber sie glauben daran, dass die meisten Leute, die Lamentation of the Flame Princess spielen, faire Leute sind. Richtig. Und da ihre 10, 20, 30 Euro drauflegen. Richtig. Ja, im Schnitt sind ungefähr zwischen 15 und 20 Euro bisher bezahlt worden, habe ich mal jetzt so überschlagen. Okay. Also sprich, es ist bei 4.000 Euro, 280 Leute, rechnen dürft ihr selber. Dann bin ich ja doch gut dabei. Ja, du bist leicht überschnitt, ich bin leicht dabei. Also in einem Kommentar vom, ich glaube von dem Treiber oder von dem Herrn Raghi stand irgendwas von wegen, selbst wenn jeder nur die Hälfte von dem bezahlt, wofür es später im Laden stehen soll, reicht es erstmal, dass sie überhaupt in Druck gehen können. Ja. Um dann die andere Hälfte normal zu verkaufen. Ja, man darf ja nicht vergessen, also erstens, seine Sachen sind eigentlich sehr günstig. Ich meine, Deathfrost Doom, so. Das hat ja auch kein Doom. 7 Euro gekostet. Doom, ganz genau. Doom mit Gemüse. Ja, ich denke mal, man darf nicht vergessen, der Preis, der im Laden bezahlt wird, ist ja ein anderer als der, den man einen Verlag zahlen muss. Also man muss ja bedenken, dass der Ladenverkaufspreis im Deutschen jedenfalls etwa quasi 50% sich erstmal der Laden bzw. der Versand einsteckt und die anderen 50% maximal an den Verlag gehen. Ja, wenn man das natürlich selber verkauft und sich selber in die Tasche stecken kann, kann man auch andere Preise machen. Man sieht es ja beim Illyrion Kickstarter zum Beispiel. Die Aussage damals von den Söhnen Sigmas war ja auch zum Beispiel Fahrt zur Spielemesse nach Essen und kauft dort die Sachen direkt am Heidelberger Spielestand. Die kosten da auch 19 Euro, zum Beispiel so ein X-Wing-Püppchen. Nur, dass dann halt nicht 50% an den Versand und den Händler gehen, sondern dass damit direkt der Verlag unterstützt wird. Ja, wobei die X-Wing-Püppchen kaufe ich ganz gerne vor Ort, weil da unterstütze ich ja eben unseren heimischen Händler mit. Richtig. Das ist mir dann doch wichtiger als der große Heidelberger Spielverlag, den ich natürlich trotzdem auch gerne unterstütze, aber in dem Fall, der macht es ja auch genau richtig, macht es seinen Händlern möglich, günstigere Preise zu machen, als er selbst im Versandshop hat. Richtig. Finde ich eigentlich sehr gut. Umgekehrt ist nicht blöd. Für den Versandhändler. Also für den Laden vor Ort. So. Korrekt. Gut. Und als letzte Neuigkeit. Pathfinder wird 5 Jahre im Deutschen. Das ist schon mal eine enorme Leistung. Jo, die ersten beiden oder die ersten 3 Jahre war ich ja selber mit dabei und tätig. und hatte auch viel Spaß dabei. Aber ja, irgendwann hat dann der Blick hinter die Kulissen auch gereicht. Jedenfalls sind es mittlerweile über 100 Bücher, die übersetzt wurden. Das ist schon mal Wahnsinn. Ich glaube, so viel gab es noch nie von irgendeiner D&D-Reihe. Als Bonus-Gimmick gibt es den ganzen August, also sprich im Prinzip, wenn ihr das noch hört, müsste es immer noch geben, auf der Pathfinder-Seite alle 11 Grundregelwerke, also sprich die Grundregeln, die Ausbauregeln, Spielleiterhandbuch, Expertenregeln, Monsterhandbücher, alle für einen Zehner. Das PDF, wohlgemerkt. Das ist aber auch nicht schlecht. Insbesondere, wenn man auf Arbeit einen Drucker hat, der beidseitig ausdrucken kann. Sehr schön. Ja. Also ich, Pathfinder, keine Ahnung. Ist alles nicht meine Welt. Also ist es schön aufgemacht, schön produziert. Aber irgendwie Rollenspiele, wo die Frauen Dekolleté-Rüstung haben, haben mich schon immer schon ein bisschen suspekt gemacht. Die haben dich höchstens wuschig gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall, was halt schön ist, es gibt ja bei Pathfinder diese Piratenkampagne, das sind 5-6 Bücher, wo man so als... Genau, eine Abenteuerfahrt sind immer 6 Bücher. Plus eventuelle Zusatzbücher, wie zum Beispiel, dass man einmal nach diese Ländereien dazu kaufen und so. Okay, also das Schöne an diesem, also es ging halt darum, ich hatte mal überlegt, irgendwie ein Piratensetting für ein anderes großartiges Rollenspiel, und zwar Warhammer zu machen. Und da gibt es kein offizielles Piratensetting, es gibt ein paar Fanworks. Und das Schöne an dieser Pathfinder-Kampagne ist, man fängt irgendwie als, ich glaube, normaler Mensch irgendwo an Land an und wird aus Versehen in so eine Piratencrew gecached. Ja. Und kann sich dann aber da hocharbeiten, irgendwann ans Kommando arbeiten. Und das ist so ein bisschen wie bei der Serie Vikings. Sobald man die nächsthöhere Ebene über sich getötet hat und selber Jarl ist, hat man auf einmal mit anderen Jarlen zu kämpfen und dem König der Jarle und entweder sterben oder nach oben. Und das ist so. Also und das Schönste, also noch viel schöner als die Abenteuer an sich, die halt teilweise ein bisschen stark konvertiert werden müssen, ist, es gibt wunderbare Schiffspläne, wunderbare Inselpläne und die sind auch alle kostenlos auf der Ulysses-Seite runterzuladen. Also wenn jemand hier, ich brauche jetzt einen Plan für ein Schiff von oben mit 3 Decks, wo ich meine Püppchen draufstellen kann, dann ab zur Ulysses-Seite. Jawohl, wobei da die Downloads recht groß sind, da muss man das noch zumindest ein Wort haben, mit dem man das filtern kann. So als Tipp, weil ich neulich auch was gesucht habe. Und gut, das ist jetzt ein Luxusproblem, dass sie zu viel zum Download haben. Ja, und ganz unübersichtlich halt. Also da brauchst du halt wirklich... Musst du ein bisschen genau hingucken. Ja, aber davon abgesehen stimmt das auf jeden Fall. Also ja, allgemein, du nutzt ja auch andere Paizo-Produkte wie die Facecards, aber das, glaube ich, werden wir in Podcast Nummer 31 erwähnen. Richtig. Gut, ja, dann schließen wir die Neuigkeiten ab und kommen zu den Weltkriegen und ihrer Verwendung im Rollenspiel. Ja, wollen wir erstmal anfangen mit Erster Weltkrieg. Zweite Weltkrieg, so eine kleine Übersicht, oder? Also ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Ja. Und würde es folgendermaßen aufbauen. Und zwar nähere ich mich jetzt gar nicht generell Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, sondern der Grundeinstellung, was habe ich für eine Rollenspielgruppe? Ja. Und was weiß ich, was habe ich für Spieler? Und was weiß ich, was möchten die für Abenteuer spielen? Jetzt bin ich aber gespannt. Das ist ja schon wieder konstruktiv ohne Ende. Und am Ende des Tages kommen dann für mich aber Auswertungen größtenteils für halt Fantasy-Rollenspiele raus. Oder auch dann ganz zielgerichtet Warhammer Fantasy. Also wir springen sozusagen gleich zum Punkt. Wie nutze ich Themen des Ersten oder Zweiten Weltkrieges oder Kriegsthematik überhaupt, um sie im Rollenspiel, richtig, oder im speziellen Fantasy-Rollenspiel zu, sage ich ruhig, verwursten? Richtig. Und dazu muss ich halt entweder irgendwelche Abenteuer verwursten oder halt Erster, Zweiter Weltkrieg ist das Hauptmedium natürlich Film. Ja. Oder aber ich bin ein großer Fan vom Ulysses Shop und habe den Laden voll mit, das Regal voll mit Lanzerheftchen, dann kann ich natürlich auch auf Printmedien zurückgreifen. Ja. Der Lanzer-Skandal kam nicht bei jedem DSA-Fan gut an. Ich habe gehört, DSAler kaufen auch nicht mal bei Edeka ein. Sehr schön. Gut, dann fange ich einfach mal vorne an. Also, nähern wir uns also dem Heldenbild. Dem Heldenbild, und ich meine einmal in einem frühen Werk von Robin D. Laws gelesen zu haben, wo es um den Vergleich von amerikanischem und europäischem Heldenbild geht. Also er unterscheidet. Ja. So, und während das amerikanische Heldenbild folgendermaßen aussieht: Der Held ist die Person mit den herausragenden Fähigkeiten, ja, die von sich heraus entscheidet, in der Welt etwas verändern zu müssen. Mhm. Nebenan ist der böse Zauberer, in Europa herrscht ein böser Mann mit Schnurrbart. Ich muss losziehen und ich muss das ändern. Ich muss das verändern. So, und das sind die klassischen Superhelden, das sind die ganzen Marvel-Heroes. Das sind irgendwelche Kriegsheldengeschichten, das heißt so diese 50er, 60er Jahre amerikanischen Kriegsfilme, wir müssen losziehen, oder John Wayne mit seiner Kavallerieabteilung. Die müssen los, die müssen irgendwas verändern. Ja. Da zwingt die oft auch gar keiner zu, sondern die müssen... Sind sozusagen proaktiv. Richtig. Und der moderne Typ dahingehend ist Anakin Skywalker in Clone Wars. Der ist ein Jedi und nicht so im Sinne von Yoda mit hier irgendwie Abenteuer und... Excitement ist nichts, was ein Jedi suchen sollte. Da ist Anakin Skywalker der komplette Gegenentwurf. Mhm. Der weiß halt, er ist der Geilste. Ich bin Jedi-Ritter, ich habe ein Lichtschwert, ich habe eine Roboterhand. Ich gehe dahin mit meinem 501. und wir machen das alle richtig und am Ende gewinnen wir den Krieg. Ich glaube, Anakin hatte aber da noch gar keine Roboterhand. Doch. Doch. Na, okay. Ich weiß gar nicht, wann er die kriegt. Am ersten Tag der Clone Wars. Ah, okay. So, ja, okay. Danach heiraten am Koma See und dann... Animationsserie. So, also der Heldentyp. Ja. Das ist aus Robin D. Laws Sicht der amerikanische Held. So, und dieses ganze Thema fasse ich zusammen im Zweiten Weltkrieg. Hm. Das heißt, die meisten Filme, Literatur im Zweiten Weltkrieg drehen sich eher darum mit, es muss irgendwo hingegangen werden und es muss irgendwas gelöst werden. Und das Ganze proaktiv. Ja. So, dann gibt es für Robin D. Laws noch das europäische Heldenbild. Und das europäische Heldenbild, der Held definiert sich eher dadurch, was er in der Lage ist zu erleiden. Ja. Das heißt, der Held wird quasi erst durch das Leid und durch die Aufgaben, die ihm aufgebürdet werden und die er dann überlebt, zum Held. Er muss wachsen. Ja. Richtig, er muss wachsen und er muss vor allem überleben. Das ist interessant. Würdest du denn die Heldenreise, also die Werdung des Heldens, auch eher als typisch europäisch der Meinung? Schwierig. Nicht unbedingt. Ja gut, das gibt es bei beiden quasi. Das gibt es bei beiden. Nur ist die Frage, ist es proaktiv? Also geht das von dem Helden aus? Oder ist er einfach mitgetrieben? Ja gut, stimmt. So, zum Beispiel Luke Skywalker, Episode 4, ist eigentlich der Getriebene. Also sein Zuhause wird von den Stormtroopern kaputt geschossen. Tante Boo, Onkel Owen sind auf einmal gegrillt. Und dann ist Obi-Wan Kenobi. Gut, der schon da ganz genau weiß, was alles abgeht. Ja. Aber nichts verrät. Aber nichts verrät, die Sau. Wobei wir wollten gar nicht so weit ausschweifen. Aber wenn wir jetzt schon an der Stelle sind. Es gibt ja die vier alten Filme wurden ja von Dörscher als Shakespeare-Stücke wieder aufgegriffen. Wieso jetzt vier? Drei. Drei, okay. Drei. Jetzt bin ich beruhigt. Noch drei. So, und also Episode 4, 5, 6 und Episode 4 ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Und was halt recht oft ist, dass die Charaktere halt diese vierte Wand durchbrechen und direkt zum Publikum sprechen, was sie gerade denken. Ja. Und Obi-Wan Kenobi macht das recht häufig in Episode 4, weil man weiß ja, er weiß ja schon, was alles passieren wird, er weiß, wen er gerade mitgenommen hat, er weiß, dass da Prinzessin Leia gerade ihre WhatsApp-Videonachricht auf R2-D2 gespeichert hat. Und er weiß das alles, aber trotzdem macht er mit. Und er weiß aber auch schon, als er auf dem Todesstern fliegen, dass er da bleiben wird. Ja. Um halt Luke seine Heldenreise zu ermöglichen. Ja, das dazu. Mhm. So, und das ist, Luke gerät in die Heldenreise. Er macht das nicht absichtlich. Ja. So, und keine Ahnung, The Fantastic Four, deren Beruf ist das, Held zu sein. Ja. Nee, Superhelden, hast du recht. Das würde ich auch schon als typisch amerikanisch... So, und das Ganze teile ich dann jetzt auf zwei Weltkriege auf. Ja. Und zwar der europäische Heldentyp des Leidens ist für mich der Erste Weltkrieg. Ja. Weil der Erste Weltkrieg, also erstmal generell medienmäßig ist der Erste Weltkrieg halt relativ unabgegrast. Es gibt die großen Antikriegsfilme, ja. Es gibt die Romane dazu, es gibt x Dokumentationen. Das Problem am Ersten Weltkrieg ist, es gibt nicht so wirklich viele Heldenstorys, die sich da ermöglichen. Also. Ja, gut, was Rote Baron oder so würde mir jetzt einfallen. Ja, aber auch. Also, gut, gibt es auch ein, zwei schöne Filme dazu. Der Schweighöfer mit Til Schweiger springt da auch rum. Der, wobei er es relativ gut gemacht hat, vor allem Vor allem aber am Ende des Films, als er so total abgekämpft ist und eigentlich noch ein junger Mann ist, aber eigentlich da mit seinen braunen Augenringen rumsitzt und alle zu Hause sind noch überhappy, dass Krieg ist. Und er merkt eigentlich, dass es eigentlich alles nicht schon mal so funky. Da ist es so mehr der Leidensweg des Helden. Ja. So, das heißt, Erster Weltkrieg bietet eigentlich so Möglichkeiten für Heldentaten nicht, sondern es geht mehr um die Komponente des Leidens und vor allem des erzwungenen Leidens. Also die ganzen Typen in den Schützengräben, die wurden eingezogen oder haben sich vielleicht am Anfang freiwillig gemeldet, aber die sind da. Direkt über ihnen ist die Kommandostruktur, die sie alle 5 Minuten durchs Schützenfeuer schickt. Die ganze Zeit werden Krupp gefertigte Granaten auf die Franzosen abgefeuert und die Franzosen schießen von Krupp in Lizenz gefertigte Granaten zurück. Ja. Wo sie dann nach dem Krieg Lizenzkosten an Krupp zahlen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und es sind die Engländer. So, das heißt, die Person, also ich gehe jetzt nochmal natürlich aus Sicht des deutschen Soldaten aus, die Person hat die ganze Zeit vor sich den Feind und hinter sich die Kommandostruktur und er kann nicht jetzt einen heldenhaften Sturmangriff, also er muss alle 3 Tage einen heldenhaften Sturmangriff machen, ja. Und das Maximal, was er dabei gewinnt, ist irgendwie 8 Meter Schlamm plus er hat einen weiteren Tag überlebt. Ja, du hast halt diesen elendig langen Grabenkrieg ohne mit kleinen Landgewinnen und die dann wieder flüchten gehen. Also, richtig, also es war eine Militärtaktik oder die Taktik, Militärtaktik hatte sich nicht angepasst an die technischen Gegebenheiten. Ja. Und aber durch die technische Einführung des Maschinengewehrs waren Sturmangriffe einfach nicht mehr zielführend. Ja. Die Militärtaktik sah aber immer noch aus nach Trommelfeuer-Sturmangriff. Mhm. Das hat aber einfach nicht funktioniert. Und ein Zermürbungskrieg über 4-5 Jahre hat auch nicht funktioniert. Die Versorgungslage wurde immer schlimmer, aber irgendwie gewonnen hat man auch nichts. So, und das ist halt auch ein Nachteil des Ersten Weltkriegs, da ist ja immer nichts passiert. Also was man ganz oft hat, sind ja diese Euphorie-Geschichten, ne? Dass am Anfang die Leute euphorisch sich da haben vielleicht noch freiwillig einziehen lassen. Richtig. Und dann desillusioniert wurden sozusagen. Richtig. Das dann während des Krieges verloren haben. Richtig, so, dann. Außerdem ist der Erste Weltkrieg jetzt, ich sag mal so, von den Klimazonen nicht wirklich flashig. Du hast halt die Schützengräben in Europa, also hier Frankreich, der ganze Spaß. Dann hast du vielleicht noch irgendwo deutsch-russischer Krieg. Und dann hast du noch die Australier, die dann noch gegen die Türken in Gallipoli rumspringen. Und in Afrika noch hier Albert Schweitzer und die Ecke. Hm. Aber das war's. Außerdem, technologisch gab es so die ersten Flugzeuge, es gab irgendwelche Panzer, mit denen konnte 7 km/h fahren. Alle 5 Minuten ist der Motor verreckt. Solche Dinge. Und das hat halt technologisch einfach zu einem Stillstand geführt. Also im Ersten Weltkrieg wurde die Panzerwaffe eingeführt. Der erste Sturmangriff wurde auch, ich glaube, mit, ich weiß nicht, ob das der AV-7-Panzer war, gemacht. 150 Panzer wurden eingesetzt, 50 sind an Motorschaden krepiert. So, dann haben sie einen Durchbruch erwirkt in der gegnerischen Linie. Das Problem war, die Infanterie konnte gar nicht schnell genug nachrücken, um daraus irgendwie einen Vorteil zu gewinnen. Ja. Also das war alles zäh und es gab halt nichts, um das irgendwie aufzubrechen. So, die Idee ist jetzt natürlich, was für eine Rollenspielgruppe jag ich da durch? Ja, da bin ich jetzt gespannt. Eine sehr spezielle Rollenspielgruppe, würde ich sagen. Weil die Idee ist ja... Moment, sie müssen leidensbereit sein, du willst DSA-Spieler da durchjagen. Nee, der DSA-Spieler generell ist ja schon... der ganze Kontinent Aventurien hat ja irgendwie diesen Status Abenteurer oder Heldengruppe, ist ja quasi der Teil der Gesellschaft. Ja. Irgendwie, also ich habe gerade den Einband gelesen von Schicksalspfade mit irgendwie Helden durchziehen das Land und hierhin. Manchmal denke ich, bei DSA kann keiner mehr Tagespolitik machen, außer dass irgendwie eine 5-Mann-Gruppe irgendwo hingeschickt wird. Also du würdest das doch in die proaktive Ecke setzen wollen. Ich sage mal... Ich will jetzt nicht alle DSA-Spieler in einen Topf werfen. Das geht nicht. Du machst quasi einen Fehler, du verwechselst jetzt die SCs und die Spieler der SCs. Die also, wollen leiden. Ich postuliere jetzt mal, dass ich einer aventurischen Abenteuergruppe eher in einem Zweiten Weltkrieg sehen würde mit, wir wollen irgendwo hin, wir wollen was erleben, wir wollen was verändern. Okay. So, durch einen Ersten Weltkrieg müsste man eine Gruppe jagen, die sich in der Situation zurechtfinden kann, dass ihre eigenen Vorgesetzten sie für entbehrlich halten. Und dass der Feind... Das klingt jetzt nach Oldschool. Und dass der Feind sie auch am liebsten töten würde. So, und da drin sind sie gefangen im Schützengraben des welcher Welt auch immer. Und müssen halt irgendwie gucken, dass sie überleben und vielleicht doch ein bisschen was erreichen. Ja. So. Ja, wie kriege ich... Das würde ich jetzt als Spielertyp tatsächlich an Oldschool oder AASler, könntest du das gut verkaufen. Ich hätte es sofort genommen. Du hättest es sofort genommen. So, als Spielleiter muss ich mich natürlich vorher hintergrundmäßig irgendwie in Stimmung bringen. Und da brauche ich natürlich Medien. Ja. Und da habe ich mal so eine Viererliste an Filmen gemacht, und zwar auf Platz 1 der als am besten angesehene Antikriegsfilm. Und zwar ist das Wege zum Ruhm. Der ist schwarz-weiß und von 1960 von Stanley Kubrick. Ja. Und Hauptdarsteller ist Kirk Douglas. Ja. Und ich kenne von dem Film auch nur die letzte halbe Stunde, und die hat mir eigentlich gereicht. Also der Film fängt halt an mit dir, Erster Weltkrieg, Sturmangriffe, pipapo, so wie man das kennt. Man geht da rein, amerikanischer Kriegsfilm, 60er Jahre, hurra. Problem ist, also ich mache jetzt mal eine kurze Inhaltsangabe mit gleich dem Spoiler. In der ersten Hälfte geht es halt darum, dass irgendeine Kompanie so einen Hügel 19 oder den Ameisenhügel von den Deutschen erobern soll. Das geht grundsätzlich komplett in die Hose. Die erste Angriffswelle wird fast erschossen, die zweite Angriffswelle kommt hier aus den Schützengräben, und dann gibt es natürlich danach einen Militärprozess, wo gesagt wird, hier die Einheit oder die ganze Kompanie wird wegen Feigheit vom Feind angeklagt und es sollen 100 Leute erschossen werden. So, und Kirk Douglas ist halt kommandierender Offizier der Einheit und aber auch ehemalig Anwalt und übernimmt jetzt die Verteidigung im Militärprozess. Und die lassen sich darauf halt hin drängen, dass sie quasi aus jeder, ich weiß jetzt nicht, Regiment, Brigade einen auswählen. Und am Ende stehen halt drei Soldaten stellvertretend unter Anklage für alle. Ja. Den einen haben sie ausgelost. Der zweite ist ein Mitwisser, der eigentlich weiß, wie es überhaupt zu diesem ganzen Angriff kam. Und der dritte ist einfach ein Querulant aus der Einheit, den sie irgendwie loswerden wollten. So, Kirk Douglas tut und macht. Und das Problem ist aber, die Führungsoffiziere, die damals den einen Angriff befohlen haben, haben das gemacht aus Karrieresteigerungsgründen oder weil sie meinten, die Verluste wären akzeptabel gewesen. Ja. Und die Schuld soll jetzt aber beim Soldaten liegen und halt nicht bei ihnen selber. Mhm. Und die sind aber auch so in ihrer eigenen Militärakademie und Traditionswelt. Also die sind wie so ein abgehobener Vorstand. Ja. Die leiten das Unternehmen Krieg. So, Kirk Douglas tut und macht, und am Ende kommt halt ein Ergebnis. Ja. Und der Film zeigt halt schön, also ist Kritik allgemein am Militarismus, dann an dieser ganzen Berufsoffiziersgeschichte und auch Erster Weltkrieg generell. Darauf gestoßen bin ich in einer Reportage über Martin Scorsese, der als junger Junge diesen Film gesehen hat und dachte, er schraubt sich so einen original amerikanischen Zweiter Weltkriegsfilm rein und kam dann recht verstört aus diesem Film. Ja. Was dann aber in der Folge dazu geführt hat, dass er die Filme gemacht hat, die er gemacht hat. Also, Wege zum Ruhm. So, direkt danach Im Westen nichts Neues von Remarque. Wurde, glaube ich, dreimal verfilmt. Es gibt so eine schöne alte Schwarz-Weiß-Version. Dann gibt es eine Farbversion mit dem Typen mit dem dicken Muttermal im Gesicht und dem Mechaniker von Airwolf, Ernst Borgnine. Oh. Der ist irgendwann 80er gemacht worden. Die ganze Zeit hat er auf den Oscar gewonnen, meine ich, ne? Ich glaube, ja. Ja. Also basiert auf dem Buch von Remarque. Der hatte das im Ersten Weltkrieg geschrieben, war dann auch, glaube ich, das Buch in Deutschland sofort verboten worden von den Nazis. Ach genau, die Verfilmung lief in Nazi-Deutschland. Ja. Da gab es dann irgendwie inszenierte Aufstände von der USA, und dann wurde der Film, die Veröffentlichung eingestellt wegen ihr macht öffentliche Unruhe, pipapo. Ja, das war quasi auch ein Antikriegsfilm. Ist ein Antikriegsfilm. Ja. So. Also, klassischer Antikriegsfilm, am Anfang Euphorie. Dann merken sie, es geht einfach nur drunter und drüber. Am Ende sind sie froh, überhaupt den nächsten Tag zu überleben. Und wenn sie dann mal nach Hause kommen von der Front, sind sie zu Hause immer alle noch auf 180 mit wir gewinnen und wir machen das Ding. Ja. Und am Ende stirbt er relativ sinnlos. Mhm. Einfach weil er irgendwie noch halbwegs versucht, normal zu bleiben. So, und dann noch Gallipoli mit Mel Gibson in Jung. Da ist er, weiß ich nicht, 18, 19, 20. Die Australier sind da ja irgendwie in ihrem Grabenkrieg auch mit den Türken festgefahren. Und Gallipoli ist so ein australisches Erster-Weltkriegstrauma. Also wenn man hier irgendwie sagt Verdun oder Ypres oder sowas, dann weiß jeder da Bescheid. Und in Australien ist das Gallipoli. Die hatten da auch irgendwie so einen kombinierten Sturmangriff mit irgendwie die Artillerie schießt und danach stürmen alle. Irgendwie hatten sie aber teilweise unterschiedliche Uhrzeiten eingestellt. Das heißt, die Artillerie hat geschossen und 5 Minuten später sollten sie loslaufen und die Türken waren eigentlich alle schon wieder in ihren Stellungen. Und die Australier sind halt komplett ins Feuer gelaufen und wurden brutal zerschossen. Und Mel Gibson und so ein anderer junger Mann sind da halt Meldeläufer, weil die Leitungen ausfallen. Und die waren vorher irgendwie Marathonläufer und die achsen dann wie bekloppt von einer Stellung zur nächsten, um halt irgendwie Nachrichten weiterzuleiten. Ja. Und wurde aber minutiös halt der Originalablauf der Schlacht oder des Untergangs festgehalten. Ah ja. So, das sind so drei klassische Antikriegsfilme. Wenn man nicht so ganz düster rangehen will, dann würde ich die Abenteuer des jungen Indiana Jones empfehlen. Die Serie. Und zwar, okay, die gab es in den 90ern. Es gab einmal, wo er so als Sechsjähriger unterwegs ist. Ja. Die Folgen kann man quasi in die Tonne treten. Als Sechsjähriger. Oder als Achtjähriger, ich weiß es nicht. Also, ja, okay. Problematik verständlich. Ja, also er trifft auch als Achtjähriger Leute wie Freud oder andere interessante Geschichten oder bändelt mit der Tochter vom österreichischen Kronprinzen an oder solche Geschichten. Mhm. Aber nicht so der Burner. Aber wenn er dann irgendwie erwachsener wird, meldet er sich halt aus, ich weiß gar nicht mehr so, aus irgendeinem Grund meldet er sich in der belgischen Armee zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Und kämpft dann auf Seite der Belgier. Und da greift er auch alles ab, was geht. Der ist halt auch mit den Australiern irgendwo in der Nähe von Gallipoli oder macht da diesen Angriff der berittenen Infanterie, die einfach auf die Idee kommt, vor der Schlacht nicht von ihren Pferden abzusteigen, sondern einfach in die Gegner reinzureiten. Aber eigentlich offiziell sind sie berittene Infanterie und dann kriegt er Ärger, weil er einfach nicht vor der Schlacht abgestiegen ist. Könnte ja jeder machen im Krieg, was er will. Dann ist er halt in diesem deutschen Schloss, wo die ganzen Kriegsgefangenen ab und zu spektakulär ausgebrochen wird. Da trifft er Charles de Gaulle. Er trifft Hemingway bei den Amerikanern. Also er bewegt sich komplett halt durch den Ersten Weltkrieg, durch die verschiedensten Schauplätze, auch durch Afrika, trifft dort Albert Schweitzer mit seiner Arztstation. Ja. Also das ist so ein Sightseeing durch den Ersten Weltkrieg. Okay, klingt gar nicht uninteressant. Ich meine, ich habe das früher auch mal gerne geguckt, aber ich glaube, es war tatsächlich die erste Serie. Die war eher so wie Western aufgemacht, meine ich, ne? Wie? Mit sechs. Weiß ich gar nicht. Nee, also die Folgen springen zwischen, einmal ist er sechs oder acht und einmal ist er halt so ein jugendlicher Mann. Okay. Und am Anfang und am Ende erzählt immer Opa Indiana Jones, was er so alles gemacht hat. Da gab es wahrscheinlich mehrere Staffeln, ne? Ja. Ich kann mich jedenfalls noch an westernartige Staffeln erinnern. Oder Folgen erinnern, so. Glaube, die gab es auch. Also, das wären die Medien, um sich reinzubringen in den Ersten Weltkrieg. So, jetzt geht es natürlich darum, ich habe meine Abenteuergruppe, ich meine Heldengruppe oder meine Reckengruppe. Und ja, ich weiß, denen kann ich das zumuten, dass sie da irgendwie 6-8 Spielabende Dreck fressen und am Ende glücklich sind, wenn sie am Leben sind. Wie kriege ich das rollenspielerisch umgesetzt? So, spontan aus dem Nichts fallen mir eigentlich keine offiziellen Publikationen ein. Außer irgendjemand kann später in den Kommentaren reinschreiben, welches Abenteuer er kennt, was da perfekt reinpassen würde. So, diese Cthulhu-Geschichte mit Grabenkrieg, ne? Das ist, glaube ich, Erster Weltkrieg. Okay. Also, ich meine, es ist ein Quellenbuch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch einige Abenteuer drin sind. Wie tauglich die sind und wie weit die jetzt in Richtung Wirt, also Cthulhu-Mythos gehen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also, ob diese Kriegsthematik da wirklich gut aufgegriffen wird. Also, aus meiner Sicht müsste man da halt selber als Spielleiter Hand anlegen. Vor allem, wenn man jetzt aus der Richtung Fantasy kommt. Also, Grundthema 1 ist, wahrscheinlich werden sie in die Armee eingezogen. Freiwillig oder unfreiwillig. Wenn ich das nochmal ganz kurz sagen darf, gibt es da ganz viele Fantasy-Welten, wo eben auch eine Art Weltkrieg auch Thema ist. Also sei es jetzt mit DSA und Aventurien mit zum Beispiel Borbarat-Kampagne. Sei es bei Drachenlanze, eben die große Auseinandersetzung beim Drachenkrieg. Im Prinzip auch bei Herr der Ringe. Am Ende von Teil 3 wird ja auch deutlich, dass es eine mehr als nur, oder es geht ja schon um die Vorherrschaft auf dieser Welt. Also insofern würde ich es auch als... Ich meine, es gibt auch zu dieser ganzen Borbarat-Kampagne, also ich bin jetzt nicht firm in den Abenteuern. Ich hatte damals ganz kurz eins angespielt, wo man am Anfang wirklich eingezogen wird als Plänkler in die Reichsarmee. Ja. Und einem auch im Prim ziemlich genau mitgeteilt wird, dass der Plänkler Kanonenfutter ist für die schwere Infanterie. Und das, ich weiß nicht, ob das Jahr des Greifen ist oder ob das... Ich kann da nicht, bin da nicht DSA-Abenteuer genug für. Ja, das kann ich nicht. Das war eins meiner Lieblingsabenteuer. Haben wir auch schon hier in diesem Podcast gelobt. Sehr schön. Also ich meine, es gibt dort auch ein Kriegsszenario-Abenteuer. Ja, auf jeden Fall gibt es das. Das ist, meine ich, nicht das erste Borbarat. Da entdeckt man das ja erstmal so. Es muss so 3, Borbarat 3, 4 sein, irgendwas. Und es gibt natürlich noch ganz viele Szenarien, die nebenher laufen, aus dem Boden sind. Da gibt es sowas halt auch. Richtig. Da ist ja auch Schlachtfeldaufstellung und alles Mögliche. Richtig. Ja. Oder halt sowas wie die ganz ersten DSA-Sachen wie 1000 Ogre. Mhm. Oder halt, es gibt auch ein Abenteuer, da geht es um Orkensturm oder solche Geschichten, wo es dann auch so eine frühen DSA-Tabletop-Regeln gab, wo du irgendwie ausschneiden konntest, dann dazu die Einheiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da genau die Regeln waren. Ist das jetzt schon Amalion, was du meinst? Nee, nee. Oder noch davor, ne? Ich meine ganz normales, richtiges. Ja, ja, ja. Mit user-gemalten Covern. Bei Warhammer Sturm des Chaos können wir auch noch nennen als umfangreiche Auswertung. Richtig, müsste ich dann halt selber umsetzen. Ja. Sturm des Chaos habe ich aber später im Zweiten Weltkrieg, weil da habe ich ein paar offizielle Abenteuer, die kann ich... Okay, aber nur um das mal gesagt zu haben, also weltübergreifende Auseinandersetzung in der Fantasy. Aber Zielsetzung ist, die Abenteurer werden reingezogen und haben selber relativ wenig Möglichkeit, irgendwie durch Einzelleistungen oder sonst ähnliches zu glänzen. Natürlich passt da wenig so eine, ich sag mal, Stufe 40 Paladin-Meisterzauberer-Gruppe. Das ist typisch Stufe 1 Dreckfressen. Richtig. Einzige Aufgabe, überleben. Und daraus könnten sie sich dann hervorarbeiten. Mhm. Klassisch bei Terry Pratchett, der Scheibenwelt, da gibt es auch das wunderbare Buch Weiberregiment. Da ist halt irgendwie zwei Länder, die sich auch seit Hunderten von Jahren bekriegen und die sind aber irgendwie schon so in napoleonischen Zeitalter angekommen. Und so eine verschiedene, so eine junge Frau meldet sich zum Dienst. Ja. Und die verkleiden sich irgendwie alle als Männer. Und nach findet es halt raus, dass die meisten anderen Soldaten in ihrem Regiment halt eigentlich verkleidete Frauen sind. Und es ist aber auch so eine wild zusammengewürfelte Gruppe aus einem Vampir, aus einem Igor, der die wieder zusammennäht. Und da kommt am Anfang auch der Teil, dass sie halt in eine Kneipe gehen und da ist so eine Drückergang. Ja. Und die Drückergang gibt dir halt deinen Krug Bier aus und am Boden des Krugs ist natürlich der Schilling des Kaisers. Ja. Und weil du hast den Schilling des Kaisers genommen, also bist du innerhalb der Armee. Also diese Armee-Drücker-Gang. Ja, was man sonst gerne in Piratenkampagnen auch hat. Zum Beispiel. Das heißt, wenn man hätte seine frische Heldengruppe und die denken, die melden sich jetzt gleich irgendwo, jemand hat Ratten im Keller oder die Tochter des Schmieds wurde entführt. Und vielleicht kriegen sie sogar den Auftrag, aber am Tag später finden sie sich halt in der Armee wieder. Ja. Muss der Schmied selber gucken, wie er klarkommt. So, also eingezogen in die Armee. Dann das Abenteuer und wenn sie es überleben, dann können sie sich ja vielleicht irgendwie draus befreien. Oder absetzen. Anderes mögliches Szenario wäre, im Tunnelorn gab es einen Thread über einen Untergrund-Zwerge-Zwerge-Krieg. Ja. Also quasi Verdun oder Ypres im Untergrund und die Oberwelt kriegt davon nicht so viel mit. Da ich so in der Warhammer-Welt zu Hause bin, gibt es natürlich Zwerge-Zwerge-Krieg gibt's nicht. Dafür gibt es nicht genug Zwerge. Aber der Klassiker ist seit, weiß nicht, 2.000, 3.000 Jahren gibt es den Untergrundkrieg zwischen Zwergen und Skaven, also den Rattenmenschen oder Zwergen und Goblins. Ja. Und vor allem der Krieg Zwerge-Skaven ist auch so ein Untergrund-Technologiekrieg. Also die Skaven benutzen schon seit Ewigkeiten halt irgendwelche Gasgranaten, gegen die Zwerge eigentlich überhaupt nichts ausrichten können, weil sie alle zwar super Runenrüstung haben, aber atmen müssen sie trotzdem. Alter. Und dann krepiert halt immer die Hälfte. Und in so einem engen Gang geht das alles voll nach hinten los. Und jetzt auch in der letzten Armeebuch-Edition haben die zwergischen Eisenbrecher auch so eine Art Flammenwerfer, tragbare Flammenwerfer bekommen, mhm. die sich in so einem engen Tunnel auch ganz wunderbar machen. Und auch so erste rudimentäre Handgranaten. Da könnte man auch so diese Vernichtungsmaschinerie des Ersten Weltkrieges im Untergrund zeigen. Ja. Und dass beide Seiten halt brutalst oder sich immer neue Technologien einfallen lassen, um die andere Seite zu vernichten. Ja. Gut. Kann ich noch eine Mini-Information zugeben? Ich meine, es gab im Ersten Weltkrieg so eine Art unausgesprochene Order, dass Flammenwerfer und Schützen wurden nicht als Gefangene genommen. Wenn du von der gegnerischen Armee halt irgendwelche Flammenwerfer-Schützen in deine Hände gefallen sind, dann sind die nie lebend als Gefangene irgendwo angekommen. Ja. Weil der Flammenwerfer ist mal eine echt miese Waffe. Das stimmt, das ist echt großartig, ja. Also der Flammenwerfer ist so klassische Erste Weltkriegswaffe. Im Zweiten Weltkrieg haben sie den auch noch eingesetzt, aber dann, ich sag, nicht mehr so massiv. Oder eine relativ kurze Reichweite hat und das hat sich wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg dann aufgrund der technologischen Gegebenheiten schon vergrößert. Also der Grabenkrieg hat sich verringert. Genau. Ja, allein durch die Blitzkrieg-Taktik. Gut, Blitzkrieg ist eine Erfindung der Amerikaner. Operation Sichelschlag. Also der Name Blitzkrieg ist eine Erfindung der Amerikaner. Es gab irgendwie Dokumentationen über deutsche Soldaten, die meinten halt, deren Blitzkrieg sah so aus, dass sie einen Stau hatten von hier bis nach Belgien. Hm. Und dann gut, dann sind sie irgendwann in die Schlösser da eingefahren und da saßen die Franzosen beim Frühstück und wussten noch nicht, dass er Krieg ist. Also aus Sicht eines deutschen Soldaten war der Blitzkrieg eigentlich ein gigantischer Stau, der ja aus Versehen passiert ist. Aber du hast recht, die technologische Änderung zum Zweiten Weltkrieg war eine gigantische und damit machen wir jetzt auch die Überleitung in den Zweiten Weltkrieg. Jawohl. Und zwar der Zweite Weltkrieg ist mein Lieblingsweltkrieg, weil er ist voll mit Technobits. Also alles, was man braucht für einen anständigen Krieg, hat der Zweite Weltkrieg. Du hast mit dem Dritten quasi schon abgeschlossen. Der Dritte gefällt mir eigentlich schon wieder nicht. Okay. Weil da haben die Flugzeuge alle nur noch Raketen und keiner hat mehr eine ordentliche Bordwumme, die richtig dackert, wenn man drauf drückt, weil einfach die Entfernung zu groß ist und eine lasergesteuerte Rakete einfach genau ist. Also, der Zweite Weltkrieg hat vollautomatische Waffen für den Infanteristen, Panzerfäuste für die Infanteristen, Mörser, Handgranaten. Dann hast du die ganze komplette Panzerwaffe, die im Zweiten Weltkrieg ihren Höhepunkt erreicht hat. Ja. Dann hast du Kampfjäger, die du wirklich als Kampfjäger benutzen kannst und die nicht alle 5 Minuten durch eine Böe zusammenbrechen. Du hast Bomber, du hast die Flying Fortresses, die vollgestopft sind Maschinengewehren und Doorgunnern. Du hast U-Boote, du hast Schlachtschiffe, du hast Flugzeugträger, die auch irgendwo hinfahren können und vollgeladen sind mit Kampfjägern. Wobei der Zweite Weltkrieg eigentlich schon der Tod des Großschlachtschiffs war und die Geburt der Flugzeugträgerwaffe. Also eigentlich so mittendrin quasi. Ja, dass das Schlachtschiff selber eigentlich gar nicht mehr interessant ist, sondern nur noch die Bomberlast der Jäger. Hat man aber erst im Zweiten Weltkrieg selber entdeckt quasi. Ja, also der Pazifikkrieg, vor allem USA, Japan, hat sich über die Anzahl der Flugzeugträger entschieden. Und auch da war das schon aktiver, ne? Aber im Prinzip war der Anfang, wir hatten es im Vorgespräch erwähnt, der Untergang der Bismarck. Richtig. Wo dann die Großkampfschiffe quasi sich beschossen haben, aber keins die Bismarck versenken konnte. Dann aber ein Angriff der, ich meine, es waren sogar noch Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg mit einfacher Torpedobesatzung, die halt das Flakfeuer unterflogen haben und ihre Torpedos absetzen konnten. Und das war dann der entscheidende. Also die Ruderanlage Treffer. Wurde zerstört, die Bismarck konnte genau, deswegen konnten sie nicht mehr weg oder nur noch im Kreis fahren oder irgendwie sowas. Richtig. Genau, und dann konnten sie halt aus der Ferne von verschiedenen Seiten beschossen und versenkt werden letztlich. Richtig. Genau. Ja, da hat man halt die Macht des Flugzeugs erkannt, weil das war eigentlich eher so eine Notlösung, meine ich, dass man das überhaupt eingesetzt hat. Marke war gerade da. Und so kam es jedenfalls nahe. Also ja, Schlacht Bismarck gibt es ja X und eine NTV-Dokumentation ja. Und auch die Zerstörung der Hood und das Ganze hinher und britische Kriegsmarine und Pipapo war aber quasi das Ende des Großkampfschiffs. Genau. Also wir halten jedenfalls mal fest, wir haben noch Großkampfschiffe, wir haben später Flugzeugträger oder wir haben Flugzeugträger. Richtig. Und wir haben alte U-Boote. Richtig. Als Elemente, die man nutzen oder übersetzen kann in, also nur mal ganz kurz zum Thema übersetzen, also ein Flugzeugträger kann halt in Star Wars gibt es ja genug Raumschiffe, die halt selber mit Jägern bewaffnet sind, die man sozusagen als Flugzeugträger betrachten kann. Richtig. Genau, oder in Fantasy Flugzeugträger übersetzen wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber schwieriger. Ja, gut, ich meine, letztlich gibt es auch Zeppelin, die wiederum. Zeppelin ohne im Warhammer Zwerge-Fluff gab es, glaube ich, einen Gyrokopterträger. Ja. Damit könnte man irgendwas anstellen. Also, wie gesagt, der Zweite Weltkrieg ist technologisch sehr viel flashiger. Ja. Man hat alle möglichen Sachen, außer Hubschrauber. Die kamen erst später. Und also, sogar Düsenjets kamen ja schon auf. Richtig. Und natürlich V2-Raketen. Richtig, ungesteuerte Marschflugkörper, also die V2. Ja, fällt mir gerade so ein, dass es auch beim Winter-OPC, bei Raketenthema, gibt es, meine ich, auch mindestens 2 Raketenszenarios. Einmal von Sico direkt im Zweiten Weltkrieg, wo man sozusagen verhindern muss, dass eine V2 abgeschossen wird, als englisches Spezialkommando. Und ein anderes Szenario noch, das war dann nicht auf Weltkrieg bezogen, sondern das war auch eine Rakete, wo dann halt die Zeichnung der Rakete selbst drauf war. Da musste man, glaube ich, auch den Abschuss der Rakete verändern oder mitfliegen oder irgendwie so. So, genau. Und da kommen wir jetzt eigentlich hin, was so mein Hauptblick auf den Zweiten Weltkrieg, und da sind wir jetzt bei der Heldengruppe, die was erreichen will, ist der Klassiker das Kommandounternehmen. Ja, da hätte ich sogar noch gefragt, aber ja. Gut, dass wir dazu kommen. So, und da ist halt zum einen, also Kommandounternehmen bedeutet, ich habe eine Gruppe von 6, 8, 10 Mann, die bekommen Auftrag, wie sprengt den Staudamm, zerstört die V2-Rakete, ja, verhindert, dass das und das passiert, ihr habt die und die Zeit. Wunderbar, ich habe einen festen Zeitslot, wenn die nicht rechtzeitig sind, passiert das und das. Das kann man durchaus auch in-game mit einer Sanduhr oder einer Stoppuhr, die dann auf 3 Stunden, 4 Stunden eingestellt wird oder so, unterstützen. Zum Beispiel, Warhammer Fantasy 3. Edition hat ja da die Fortschrittsleiste. Fortschrittsleiste, genau. Auch wo auch mit feste Punkte sind und wo es dann auch, also in den Abenteuern gab es dann immer Regeln, wenn die Leute rumtrödeln oder wenn sie halt sich in irgendwelchen Sachen verrennen, dann bewegt man einfach die Fortschrittsleiste nach vorne. Und an 3., 5. oder 6. Stelle merken sie auch, dass irgendwas um sie herum passiert. Ja. Deshalb auch eine öffentliche Fortschrittsleiste, ja, damit nicht irgendwann sagt, so jetzt ist es vorbei, sondern die sehen auch, es passiert was und sie müssen vorwärts. Also, deshalb meine Sicht, klassisch Zweiter Weltkrieg, Kommandounternehmen. Weil man hat Möglichkeiten wie, keine Ahnung, eine U-Boot-Absetzung oder einen Lastensegler oder halt einen Fallschirmjägerabsprung hinter den feindlichen Linien. Das ist so der Klassiker jedes zweiten amerikanischen Kriegsfilms der 60er und 70er. Ja. So, und der Vorteil vom Zweiten Weltkrieg, ich habe X und eine Klimazone. Ich habe den Krieg in Europa, ich habe die Landung in Frankreich, ich habe den Pazifikkrieg mit irgendwelchen Dschungelinseln, ja, oder auch irgendwie den ganzen asiatischen Dschungel, da wo die Engländer mit den Japanern sich gebettelt haben, die Brücke am Kwai, auch irgendwelche britischen Kriegsgefangenenlager in Niemandsland. Afrika, ich habe den ganzen Nordafrika-Feldzug. Da habe ich auch zwischendurch so Sachen wie, als die Engländer in Tobruk eingeschlossen waren, da habe ich auch zwischendurch so Sachen wie Schützengräben und Verteidigungsstellungen. Ja. Aber nicht so in endlos ermüdetem, jahrelangen Sachen, wie das halt im Ersten Weltkrieg war. Ja. Was nochmal speziell erwähnen kann, du hast jetzt Europa gesagt, ist sowas wie zum Beispiel die Auseinandersetzung, ich weiß gar nicht, könnte auch Erster Weltkrieg gewesen sein, jedenfalls zwischen Österreich und Serbien zum Beispiel, diese Gebirgsgefechte, nee, das müsste eigentlich Österreich-Italien gewesen sein, insofern müsste das in der Tat Erster Weltkrieg sein. Also Gebirgsgefechte gab es da auch unten im Ersten Weltkrieg und das war nämlich dann der Grund, wieso man das erste Mal Giftgas eingesetzt hat, weil man sich da gegenseitig nicht aus den Gebirgspässen befreien konnte. Ja. Also haben sie das erste Mal Giftgas eingesetzt und das hat ganz wunderbar funktioniert. Und da hat man sich gedacht, Mensch, das Zeug ist so geil, das können wir auch mal an der Westfront ausprobieren. Ja, und so ging dann der Giftgaskrieg los. Und das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, der für die Deutschen das Giftgas entwickelt hat, war ein deutschstämmiger jüdischer Chemiker, der halt total happy war, dass er dem Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg helfen konnte und die chemische Vernichtungswaffe erfunden hat. Mhm. Und im Zweiten Weltkrieg hat man ihn dann spontan abgesägt, weil quasi sein ganzer Lebenstraum, Deutsches Reich und ich helfe meinem Land, von dem eigenen Land aber dann nicht mehr wahrgenommen wurde. Das geht nach hinten los. So, und chemische Waffe, also haben wir im Ersten Weltkrieg eigentlich kaum angesprochen, das ist noch so die Steigerung. Nicht nur Artillerie und ich sitze 3 Monate im schlammigen Schützengraben. Oder ich buddel mich unter die gegnerische Stellung 6 Monate, sehe kein Tageslicht, mache dann darunter eine Bombe, also mache so eine Hamas-Kriegsführung 1914. Dann kommt noch das Gas dazu, dass man, wenn man nicht aufpasst, irgendwann die Lunge im Bröckchen raushustet. Mhm. Wird auch im Westen nichts Neues relativ oft angesprochen oder angespielt. Alle 5 Sekunden dürfen sie ihre Gasmaske rausreißen oder die Gasmaske, ja, geht kaputt oder einer findet seine Gasmaske nicht rechtzeitig. Also, miese Geschichte. Ja. Im Zweiten Weltkrieg hatten sie eigentlich auch die Keller voll mit Gas. Die Engländer und die Deutschen. Nur irgendwie gab es irgendwie ein Agreement, dass man das erstmal nicht benutzt. Sobald es einer benutzt hätte, hätte es der andere auch rausgeholt. Ja. Aber die anderen, sagen wir mal so, die anderen Vernichtungswaffen waren ausreichend entwickelt, dass man nicht auf Gas zurückgreifen musste. Ja. So, das heißt, ja, dann haben wir noch den Russlandfeldzug. Da habe ich auch noch gefrorene Klimazonen, verbrannte Erde. Also im Prinzip der Zweite Weltkrieg, im Prinzip in jeder Klimazone wurde Krieg geführt. Ja. Das heißt, wenn ich da auf irgendwas vorbereiten will, kann ich alles einsetzen. So, da muss ich mich natürlich vorher filmisch drauf einspielen. Und da gibt es ja 1000 Kriegsfilme. Das heißt, die ich mal erstmal hauptsächlich anspreche, also die mich jetzt persönlich am stärksten beeinflusst waren zum einen natürlich Steiner, das Eiserne Kreuz, und zwar der erste Teil. Der hat auch ein bisschen was von, also Steiner ist ein James Coburn, deutscher Feldwebel, der auch eigentlich nicht so wirklich auf diese ganze Militärkaste aus Offizieren steht und dann aber auch mit seiner Gruppe das ganze Ding überleben muss. Das heißt, er wird dann eingeschlossen in der feindlichen Linie, muss sich zurückkämpfen. Hat so auch Andeutungen von einer Heldengruppe oder von einem Kommandotrupp mit Leuten mit unterschiedlichsten Eigenschaften, die sich dann irgendwie zusammenreißen müssen und sie müssen hin. Also sie müssen zum einen weglaufen und sie müssen sich irgendwo hinarbeiten. Ja. So, dann danach natürlich der Soldat James Ryan. Ich sag mal so der erste von den modernen Zweite Weltkriegsfilmen. Ja. Veränderte Kameraführung, die Farben wurden alle so eingeblaut oder eingegrünt, sodass es kalter und distanzierter wirkt. Ja. Auch Abenteuergruppe. Heldengruppe kriegt am Anfang den Auftrag und um sie herum passiert der Zweite Weltkrieg. Sie sollen los und Jason Bourne suchen und kämpfen sich dann durch Frankreich, um Jason Bourne zu finden. Am Anfang ist sogar noch Vin Diesel dabei. Den zerreißt es aber, glaube ich, als ersten. Ja. Man sieht Vin Diesel nur sehr kurz. Ja, grandioser Film. Also aus meiner Sicht. Vor allem, er war gerade so in der Zeit, als ich dann später selber zur Bundeswehr gegangen bin. Und da war James Ryan der in Film. So, danach kommen dann die beiden Serien, auch von Steven Spielberg. Band of Brothers, was so in die gleiche Kerbe schlägt. Und danach, dann jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen, The Pacific. Ja. Also Band of Brothers im Pazifikkrieg. Das Schöne an Band of Brothers ist, es gibt keine Hauptdarsteller. In jeder Serie ist ja der Fokus auf ein paar anderen Soldaten und du hast nach Folge 5 immer noch nicht raus, um wen geht es eigentlich. Okay. Und irgendwann wird dir klar, es geht eigentlich gar nicht um einzelne Personen. Also es sind Abziehbilder von real existierenden Personen und in einer Folge passiert dem einen was und in der nächsten dem anderen was. Das heißt, man ist gar nicht in dieser Serienschleife mit, der Held He-Man hat jede Woche ein neues Abenteuer und überlebt jede Haarschaf. Und Skeletor sammelt sich für den nächsten Angriff. Und hier ist es, du hast halt das Regiment und nach lernst du immer mehr Leute kennen. Und in 10 Folgen ist das ganze Ding abgeschlossen. Und The Pacific hat das versucht, so ein bisschen aufzubrechen mit, es gibt so 3-4 Marines, auf die sie sich stürzen, die aber auch die unterschiedlichsten Sachen machen. Und man merkt aber auch da noch stärker, dass sie irgendwie in dieser ganzen Geschichte Zweiter Weltkrieg nach und nach kaputt gehen oder sich sehr stark verändern. Mhm. Ja, das sind so meine jüngsten Filme. Wenn ich aber jetzt wirklich reingehen will in, ich habe eine Heldengruppe, die soll irgendwo hingehen, die soll irgendwas erreichen, dann denke ich an Die Kanonen von Navarone. Ist ein Kriegsfilm von 1960 irgendwann. Es gibt eine amerikanisch-britische Spezialeinheit, angeführt meine ich von Gregory Peck. Die sollen auf die griechische Insel Navarone, meine ich sogar, und da sind irgendwelche großen deutschen Geschütze angebracht. Und wenn eine Woche später die britische Flotte vorbeifährt, um Flüchtlinge zu retten, dann werden die Deutschen die beschießen und die Flotte geht unter. Mhm. Das heißt, die müssen dahin. Zwischendurch haben sie, glaube ich, noch Anthony Quinn dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der spielt den griechischen Widerstandskämpfer. Müssen dahin, werden zwischendurch kontrolliert. Ganze Aktion geht schon am Anfang schief. Also der Klassiker. Und die Überlebenden müssen dann trotzdem irgendwie durch, sich an den Deutschen vorbeikämpfen, um dann am Ende das Ziel zu erreichen, und zwar die Kanonen zu sprengen. Ja. Und das ist eigentlich der klassische Aufbau einer Kommandomission. So. Das heißt, den kann man sich anschauen und dann hat man schon den ganzen Sack voll mit Ideen, was der Gruppe unterwegs alles passieren kann. Ja. Die Kanonen von Navarone wurde auch aufgegriffen in Clone Wars. Da nennt sich das die Zitadelle. Da ist irgendwie so ein super Gefängnis auf einem Superplaneten. Ja, der halb zerbrochen ist mit der Lava. Richtig, halb zerbrochen ist und irgendwie Festung oder Gefängnis gilt als uneinnehmbar. Ja. Und da ist auch eine ikonische Szene, wo sie halt so eine Felswand hochklettern müssen. Mhm. Und wer die Kanonen von Navarone kennt, weiß, gleich fällt einer runter. Ja. Klassiker. Oder er verbricht sich was und dann müssen sie den Verletzten die zweite Hälfte des Films schleppen. Das wurde da zum Beispiel wieder aufgegriffen. So, das heißt, wie... Da kommt doch der junge Tarkin erstmals ins Spiel. Richtig. Richtig. Um mit Star Wars Wissen zu glänzen. Korrekt. So, das heißt, wie setze ich das in Abenteuern um? Und zwar einmal gibt es da das ältere Abenteuer Brogas Blut. Da unterstützt man halt einen Geoden und soll in das von Borbarath Schwarzen besetzte Land marschieren. Getarnt, ich glaube so tunt, als ob man den Geoden als Gefangenen hätte. um irgendwie zu den eingeschlossenen Zwergen zu gelangen. Ja. Die dann durch einen geheimen unterirdischen Tunnel einer längst verlassenen Zwergenstadt zu retten. Das Ganze geht natürlich auch ein bisschen nach hinten los, weil die verlassene Zwergenstadt ist nicht ganz so verlassen. Und es gibt auch andere Fraktionen. Ist aber der Klassiker. Also am Anfang ist man so die Undercover-Einheit. Man tut so, als ob man selber ein Stormtrooper der Borbaradianer wäre. Erlebt auch unterwegs übelste Misshandlungen von Zivilbevölkerung oder anderen Sachen durch die anderen Söldner und Schwarzmagier-Anhänger. Muss sich dabei halt relativ bedeckt halten, um die Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Ja. Und gegen Ende dann Befreiungsaktionen, Untergrund, Flucht, Kämpfen. Ja, Heldenaktion. Ja, alles drin. Das andere wäre dann zum Beispiel Schwarze Splitter. Das ist ein Abenteuerband von DSA. Und das sind alles so kleinere Kommandounternehmen, die auch im besetzten Land spielen. Ja. Ich hatte mal zwischendurch versucht, sie mir zu holen. Da gab sie zwischendurch nicht. Aktuell gibt sie wieder zwischen 12 und 40 Euro. Irgendein paar durchgepeitschte Miner müsste man nochmal 145 Euro für bezahlen. Also irgendwo kriegt man sie als alte, gebrauchte Version her. Ja. Und dann hat man mehrere kleine Kommandounternehmen, die man durchführen kann. Und dann muss man das jetzt natürlich für sein eigenes Fantasy-System kann man das natürlich umbauen. Man hat das besetzte Gebiet, man muss da rein, man muss da irgendwas machen und man muss wieder rauskommen. Ich finde, Kommandounternehmen, das ist die normale Heldengruppe oder die normale D&D-Heldengruppe ist ja quasi schon eine Kommandotruppe. Richtig. Also diese Klassenstruktur ist ja genau das, was... Genau, und der Zweite Weltkrieg an sich ist dann nur der Rahmen. Ja. Oder aber auch die Zeit. Sowas wie da und da kommen dann die Schiffe lang oder ihr habt 6 Tage Zeit, dann beginnt die Großoffensive. Oder ihr habt 12 Tage Zeit und dann sind da und da die Lebensmittel ausgegangen. Also der Weltkrieg wäre dann mehr ein Rahmen. Ja. Weil, ich mache erstmal weiter mit den Abenteuern und dann kommen wir, was ist denn, wenn ich im Zweiten Weltkrieg teilnehmen will? Ja. Weil dann wird es kompliziert. So, was habe ich mir noch an Abenteuern aufgeschrieben? Die Zeitreisemaschine. Und zwar für, jetzt direkt für Warhammer, und zwar für die zweite Edition wurde ein Fan-Abenteuer geschrieben. Ich meine, das war damals auch irgendeine Einsendung von einer Gruppe polnischer Rollenspieler. Und zwar nennt sich das Abenteuer The Nine Virtues of Magnus the Pierce. Also das Abenteuer sieht folgendermaßen aus. Man, während des Sturms des Chaos, also dem letzten großen Krieg gegen das Chaos, wird halt Wolfenburg eingekesselt und halb erobert. Und in die halb brennende Stadt soll jetzt die Gruppe eindringen und dort ein Relikt von Magnus dem Frommen stehlen, retten. Das Abenteuer selber kann man kostenlos als PDF runterladen. Auf Englisch. Und es ist voll illustriert mit 9 Illustrationen, die extra dafür angefertigt wurden, in Schwarz-Weiß und auch teilweise in Farbe. Es sind neue Pläne vorhanden, es sind Monster vorhanden, es sind schräge Monster vorhanden. Und es ist auch eine Einteilung der Stadt in welche Gebiete werden gerade geplündert, wo geht es gerade drunter und drüber. Ja. Und wenn ihr euch von einem Ende der Stadt durchs andere bewegt, was kann alles unterwegs passieren? Für welche Warhammer-Edition war das jetzt? Für die zweite. Mhm. Und auch dramatische Endflucht. Mehr verrate ich nicht. Ja. Relativ geskriptet oder mehr als Sandbox? Ich würde sagen, der Ablauf, also das grobe System ist geskriptet. Ja. Aber die Bausteine, die ich verwende, die kann ich aneinander rein oder ich kann sie weglassen. Das hat mir damals Jahr des Greifen gut gefallen. Das war eins so der ersten DSA-Abenteuer, die mehr wie eine Sandbox gestaltet waren. Da hast du übrigens auch, dass du in einer eingeschlossenen Stadt bist, die von Orks belagert wird. Da hast du sicherlich keine, das ist ja nicht aventurienweit diese Thematik, aber es ist halt auch so eine typische Kriegsthematik, dass du halt in einer belagerten Stadt bist und quasi der wichtigste Entscheidungsträger bist, also du die entscheidenden Einflüsse hast, du musst ja auch irgendwie, wenn du eine gute Idee hast, kannst du den Leuten mehr Nahrung verschaffen, dass sie nicht verhungern müssen und so weiter. Also musst du dich mit typischen Kriegsthemen auch auseinandersetzen. Fand ich damals toll, habe ich noch DSA gespielt. Ich habe auch gespielt die Orkland-Trilogie. Und ich habe den Fehler gemacht, sie mir mal vor 2 Jahren nochmal zu holen oder beziehungsweise mal reinzugucken. Also da habe ich sie gespielt, jetzt habe ich sozusagen als Spieler da mal einen Blick reingeworfen, weil ich dachte, oh, das war ja total geil, das war eine wunderbare Sandbox eigentlich. Hätte ich es mal nicht gemacht. Ein Fehler, das ist alles andere als eine Sandbox. Also insofern will ich auch nicht... Durch die Orkland-Trilogie muss man aber durch. Das habe ich auch gemacht, das ist der Klassiker. Ja, das war mein erstes DSA-Heftabenteuer, glaube ich. Da muss, sie muss man gespielt haben, aber sie ist für heutige Verhältnisse... Das hätte, es hätte eine wunderbare Sandbox sein können. Ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht so gemacht haben. Aber gut, muss ja nicht mein Verständnis nach sein. Gut, also jedenfalls will ich sagen, ich kann natürlich auch sein, dass ich im Nachhinein ja das Greifen so verkläre. Also für mich, jedenfalls auf meiner DSA-Karriere, war das ein deutlicher Fortschritt von starren railroadigen Strukturen zu einer relativ freien Struktur. Jedenfalls kam es mir damals so vor, wo ich Elemente selber wählen konnte, auslassen konnte, Reihenfolge verändern konnte, um die Helden vor neue Herausforderungen zu stellen. Und das Ganze halt auch noch eingepackt in typische Kriegsthemen wie belagerte Stadt, Hunger in der Stadt, Ausbruchsversuche etc. Ja. Oder zum Beispiel gegnerische Kommandanten zu erledigen und so weiter. Ja. Dann kann ich gleich noch ein D&D-Abenteuer erwähnen, nämlich die Rote Hand des Unheils. Okay. Die ist dann auch sehr wunderbar für D&D 3.5 erschienen. Ist im Prinzip von den Leuten, die später Pathfinder gemacht haben. Das ist natürlich auch kein Weltkrieg, sondern einfach nur ein großer Zug auf eine Stadt, die dann belagert und theoretisch, je nachdem was so passiert, auch zerstört werden könnte. Die Helden sind sozusagen die, die diesen Kriegszug entdecken und jetzt quasi die Möglichkeit haben, sich ihm in den Weg zu stellen, also einzelne Kommandos, die Vorabkommandos abzufangen. Sie können entscheiden, sie können versuchen, Bündnisse zu schließen mit anderen, die in der Nähe dieser Stadt sind, also was weiß ich, mit dem Elfen oder den Zwergen oder so. Also weiß ich auch nicht mehr genau, wer das war. Und oder einzelne Feinde vorab zu bekämpfen, die später sich mit diesem Kriegszug verbünden könnten. Und sammeln dafür im Prinzip so Punkte. Mhm. Und wenn sie in der Stadt sind, kann man halt gucken, aha, sie haben 35 Punkte gesammelt, das hat die und die Auswirkungen. Ja, also man okay. Ist halt wichtig, jeder einzelne Schritt ist wichtig, das finde ich schon mal gut, weil er im Endeffekt was bewirken kann. Da, also du hast im Prinzip gerade die Zusammenfassung vom Warhammer 3 Editionsabenteuer bei Art of War, ja. Also WAAGH, Ausrufezeichen, erklärt. Und zwar hat man da eine mögliche Anbahn, einen Kriegszug von Orks. Ja. Und weiß auch ungefähr, wo sie wahrscheinlich, wo das Bottleneck ist, wo sie durch müssen. Also ein befestigtes Schloss am Rand des Imperiums. Und weiß auch alles, was so in der Umgebung passiert. Also man hat die Karte des Tals. Ja. Des Teufeltals. Und Teufeltal! Teufeltal! Und hat auch verschiedene Locations in dem Tal, kann auch so Sachen machen wie Vorkommando zerstören oder sich aber auch um, sagen wir mal, Störenfriede innerhalb des Schlosses kümmern oder Verräter innerhalb des Schlosses, die irgendwelche anderen Sachen verfolgen. Und da gibt es dann auch eine Mechanik, es gibt halt diese Verteidigungspunkte und Warpunkte und je nachdem, wie ich mich um die Situation kümmere, kriege ich dann mehr Verteidigungspunkte oder Warpunkte, die dann am Ende dafür sorgen, ob die Verteidigung schneller zusammenbricht oder schneller. Ja. Und ich kann auch innerhalb des Tals mir zusätzliche Verbündete suchen oder auch verhindern, dass sich irgendwelche anderen den Orks anschließen oder lieber mir anschließen. Wenn sie sich mir anschließen, habe ich mir auch Probleme aufgehalst, aber das sind andere Geschichten. Es gibt in der Nähe das Imperium, es gibt in der Nähe die Zwerge und das führt dann alles am Ende in die Mechanik. Und wenn es dann irgendwie daran geht, dass jetzt die Verteidigung durchgeführt wird, kann man quasi auch selber mitkämpfen. Aber es geht ja mehr oder weniger um die Verteidigung der ganzen Schlossanlage. Und da geht es halt wirklich darum, wie viele andere NSCs konnte ich vorher überzeugen mitzumachen, wie viele sind noch da und habe ich mich um bestimmte Rahmenbedingungen gekümmert. Geht so in dieselbe Stufe. Ja, klingt sehr ähnlich, das stimmt. Ist dann aber auch so vom also es ist ein Warhammer Fantasy dritte Editionsabenteuer, ist aber auch in der, also ist in der Erweiterungsbox Heroes Call, das ist so für Rang 4, Rang 5 episch Karrieren, also es ist so Charakterkarrieren kurz vor Ende und die sind noch notwendig. Wenn dann der Orc Warboss auf seinem gepanzerten Wyvern angeflogen kommt und die haben beide jeweils 3 Expertenwürfel für Angriff und wenn die zuhauen, geht schon alles kaputt, ist auch durchaus als mögliche Charakterende oder Abenteuergruppenende planbar. Mhm, ja. Okay. Also das wäre so der Klassiker mit, also wir haben hier 2 Beispiele gebracht für eine anbahnende Verteidigung. Vorher meinte ich, Kommandounternehmen gibt es X und 1 Abenteuer, die im Rahmen eines Krieges spielen. was so am Rand eines Krieges spielt, ist zum einen für die Warhammer Fantasy 3. Edition Der Feind im Innern 2.0, also die neue Kampagne, die jetzt letztes Jahr rausgekommen ist von FFG, aktuell noch auf Englisch. Ja. Soll auch schon fertig auf Deutsch übersetzt sein, wurde noch nicht veröffentlicht von den Heidelbergern. Ja, man wartet noch den Druck ab. Hintergrund ist, meine ich, die internationalen Sachen der 3. Edition werden alle gleichzeitig gedruckt. Und soweit ich weiß, gibt es irgendeine Verzögerung bei den französischen Partnern. Die haben da wohl, glaube ich, irgendwie Rückfragen. Das sagt die Gerüchteküche. Ja. Und deshalb geht es halt für alle anderen nicht weiter. Okay. Aber das wäre halt, da wäre es aber wirklich als Rahmenbedingung, weil 3. Edition spielt kurz vorm Sturm des Chaos. Ja. Und während man dann unterwegs ist und das tut, was man doch immer tut in dem Abenteuer, kriegt man halt immer mehr Meldungen aus dem Norden, dass irgendeine Chaosarmee unterwegs war. Und dann, das ist eigentlich sehr schön gemacht. Was nicht so schön ausgearbeitet ist, es hat so wirklich keinen großen Einfluss aufs Abenteuer. Also man hat so Hinweise mit irgendwie Übernachtungen oder Überlandreisen oder Lebensmittel, verteuern sich halt in den nachfolgenden Tagen teilweise ums Dreifache, was natürlich der Abenteurergruppe arg in den Geldbeutel greift. Und später dann auch im dritten Teil der Kampagne werden dann auch Leute an der Front verwundet und auch wichtige NSCs werden verwundet. Man selber ist aber nie Teil des Krieges oder nimmt wirklich aktiv dran teil, sondern man ist halt immer in der zweiten Reihe, mehr so in der Kommandostruktur unterwegs. Ja, nee, das kann man natürlich auch so machen, auch wenn man in Aventuren spielt, zum Beispiel während Borbarat, dann hat man ja die 18.000 Botenartikel, wo man ja auch mal wieder was einstreuen kann. Richtig. Was im Metaplot sozusagen passiert, während man selber in keine Ahnung wo spielt und davon nicht direkt betroffen ist, wenn aber sicherlich auch irgendwie indirekt. Und sei es darum, dass andere Leute in diesen Krieg ziehen. Richtig. Man selber. Also was schön gemacht ist, es werden halt X und ein, also während der Kampagne reist man ja durch das Imperium, es gibt so drei Hauptschauplätze, man reist halt und man findet unterwegs Reisende und da gibt es auch ein Sammelsurium an möglichen Reisebegegnungen. Und wenn man Reisende trifft, dann haben sie also 5, 6 Sätze, die man halt so direkt vorlesen kann, was deren Information ist, was an der Front gerade passiert. Ja. Und die gehen natürlich auch von wilden Gerüchten, sie sind mit kurz vor der Hauptstadt bis, wir haben sie bis nächsten Winter besiegt. Also das ist auch sehr, sehr ausgegoren, was da einige Reisende auch für Ideen kommen, was alles gerade passiert im Norden. Ja. So, und direkt danach, nach dem Sturm des Chaos, spielt halt die Kampagne Pfade der Verdammten aus der 2. Edition von Warhammer. Ja. Im Englischen Path of the Damned und im Deutschen halt Pfade der Verdammten, komplett übersetzt. Sind drei Abenteuer. Sollen nicht zu den besten Abenteuern von Warhammer oder generell gehen. Schaffen es aber, man bewegt sich halt durch Städte am Anfang wie Middenheim oder später Altdorf oder später dann Nullen. Und die Städte sind halt immer noch randvoll mit Flüchtlingen vom Krieg. Ja. Also der Krieg ist vorbei und gewonnen. Aber zum Beispiel Middenheim, man hat halt die Stadtkarte genommen vom Vormkrieg aus der 1. Edition und hat halt die ganzen Kriegswunden eingebaut. Die zerstörten Stadtteile, die Verseuchungen und. Und spielt halt direkt danach. Ja. Während sich das alles wieder beruhigt und die Chaoskulte auch im Sturm des Chaos halt alle sich öffentlich gezeigt haben. Das heißt, die wurden dann auch ordentlich ausgedünnt. Es gibt dann aber halt immer noch versprengte Gruppen oder versprengte Kulte. Da muss ich nochmal ganz kurz einen Film erwähnen. Ja. Der dritte Mann, die ist sicherlich auch bekannt. Der dritte Mann. Spielt im Nachkriegs-Wien. Und ist deswegen ein. Funktioniert der Plot ganz hervorragend. Das spielt halt im Nachkriegsvieh noch quasi in den Ruinen. Ist deswegen halt auch ein sehr faszinierendes Bild, weil er so, ich weiß nicht, 47, 48 gedreht wurde. Okay. Das meine ich auch. Ist das ein von Hitchcock? Nee, der war von. Naja, auf jeden Fall ist ein ziemlich spannender Thriller. Geht halt auch um Identität und so weiter. Aber allein diese Kulisse ist halt schon wert, wenn man so nach dem Krieg Kulisse haben will. Okay. Gut, dann hätten wir noch ein Abenteuer von Warhammer aus der 2. Edition. Und zwar, du hattest vorhin das Thema angesprochen, Belagerung und Situation in der Stadt. Und da greift, in der 2. Edition gibt es das Abenteuer Terror in Talapalm. Leider nicht in Deutsch übersetzt. Ist aber relativ kostengünstig bei, weiß nicht, eBay, Amazon irgendwo zu bekommen. Ja. 15, 20 Euro, ein bisschen dabei. Spielt nach dem Krieg in der Stadt Talapalm. Und die ist nun innerhalb eines Vulkankraters erbaut, hat also eine natürliche Verteidigungsanlage und auch x Tore und oben noch eine Mauer drauf. Und im Prinzip kann keiner rein. Das Problem ist, Spoiler, die Heldengruppe ist halt innerhalb der Stadt und die Stadt wird aber dann von innen heraus erobert und die Stadttore werden zugemacht. Mhm. Das heißt, die Entsatzarmeen des Imperiums, die dann kommen, um die Stadt zu befreien, kommen quasi nicht in ihre eigene Stadt rein, ja, weil halt innen drin der Feind die Stadt übernommen hat und jetzt die Bevölkerung versklavt, wahllos tötet, um dazu bringt, seine eigenen Ziele umzusetzen. Und während des ersten Teils ist man, oder die Heldengruppe wird quasi dazu angehalten, heldenhaft bei den Angriffen der Stadtgarde und der stationierten Ritter teilzunehmen, was aber alles irgendwann komplett nach hinten losgeht und einem klar wird, da muss man weg, sonst stirbt man auch. Ja. Und danach bewegt man sich dann quasi in so eine Art Resistance innerhalb dieses Kraters, um halt möglicherweise die dann neuen Herren der Stadt irgendwie zu unterminieren, aufzuhalten. Und dann auch, wenn später die Entsatzarmee eintrifft, zu unterstützen, dass sie überhaupt eine Chance hat, in die Stadt reinzukommen. Mhm. Ist ein interessantes Abenteuer. Wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen schwierig, wenn sie halt innerhalb des Sturmangriffs auf die Gegner sind. Und dann muss quasi irgendwie der Spielleiter den Spielern klar machen, ihr solltet jetzt mal langsam umdrehen, weil sonst werdet ihr mit allen sterben. Das ist also einer dieser kritischen Plotstrecken, da muss auf die linke Weiche geschwenkt werden, sonst stirbt die Gruppe. Okay. Das wäre zum Beispiel Terror in Talapan. So, das sind so meine Abenteuer, die mir eingefallen sind. Zum Zweiten Weltkrieg. Achso, noch ein bisschen was. Wir hatten am Anfang die U-Boote angesprochen. Da hatte ich mal angefangen, für Warhammer so ein Zwergen-U-Boot-Nautilus-Abenteuer umzuschreiben. Speziell für mich? Speziell für dich. Oder für deinen Charakter. Hab mich da auch inspirieren lassen durch natürlich den Film Das Boot. Den kann man sich aber nicht fünfmal am Stück anschauen. Also habe ich mir das Hörspiel gehört. Da gibt es einmal eine kurze Version von. Da haben sie die geht, glaube ich, nur 4 Stunden oder 3. Da haben sie halt Herbert Grönemeyer genommen, der damals auch den Offizier da gesprochen hat. Spricht jetzt den Erzähler und es werden halt die Szenen, also die Audio-Szenen aus dem Film eingespielt. Ah, okay. Das ist die kurze Version. Es gibt auch noch die lange Version, die kostet irgendwie 30 Euro. Das ist halt einfach das komplette Buch vorgelesen. Also noch. Buch jetzt aber auch. Hörbuch. Ja, okay. Ja. Das eine ist ein Hörspiel, das andere Buch. Richtig. Und das Hörspiel ist halt aus dem Film gemacht. Das Hörbuch ist einfach das komplette Buch. Ja. Im Buch wurde natürlich noch die ganze Technik ein bisschen weiter erzählt, weil der Autor war ja selber Kriegsberichterstatter auf 3 Feindfahrten und erzählt halt komplett alles, was da passiert. Und das Buch ist natürlich auch ein bisschen teilweise abweichend in der Handlung vom Film. Ja. Das sind übrigens auch noch interessante Quellen. Also habe ich mal als relativ kleiner Junge gelesen. War es die letzte Fahrt der Bismarck oder irgendwas? Aber im Prinzip aus Sicht eines Betroffenen, halt eines Überlebenden, halt so eine Art Tagebuch. Das ist natürlich auch teilweise sehr faszinierend, geht auch teilweise sehr nah. Gerade auch die Tage, wo jetzt sich der Erste Weltkrieg zum 100. Jahre jährt, zum 100. Male jährt. Gibt es auch viele in der Zeitung Berichte, Zeitzeugenberichte nochmal. Oder anders gesagt, Zeitzeugen gibt es ja nicht mehr, aber die halt ein Tagebuch ihres Opas oder und so weiter. Das ist schon teilweise sehr bedrückend, was man da liest. Richtig. Also das ist auch noch eine gute Quelle, um inspiriert zu werden. So, und bei dem U-Boot-Abenteuer, man hat natürlich den Film Das Boot und man hat die Sachen, die passieren. Und wie bringt man jetzt seine Spieler da rein? Da war meine Idee natürlich, die Spieler müssen natürlich einzelne Positionen übernehmen. Zum Beispiel der eine sitzt am Periskop und muss jetzt die Schiffe identifizieren. Da hatte ich als Quelle zum Beispiel, es gab von Games Workshop, gab es das Seekriegsspiel Manowar. Manowar, living under the sea. Oder so ähnlich. Ist, weiß nicht, 95, 96, längst out of print, aber das Regelbuch gibt es auch noch irgendwo als kostenlos irgendwo Skript oder so muss man suchen. Das Spiel selbst ist inzwischen schweineteuer mit Sammlerpreisen, braucht man nicht. Es geht einfach nur darum, was ich halt machen wollte, ist, der Spieler am Ausguck muss natürlich entscheiden, was für ein Schiff nähert sich da. Ja. Und da gab es bei Manowar im Regelbuch so eine Schiffskarten, wo man die im Querschnitt sieht. Und es gab von bestimmten Schiffen auch gezeichnete Schiffe. Ja. Das heißt, die kannst du ausdrucken, dann machst du die auf 2x2 cm, weil größer ist ein Schiff nicht in einem Periskop oder in einem Fernglas. Ja. Und dann muss der Spieler natürlich entscheiden, was für ein Typ ist denn das. Und da ist auch eine klassische Szene am Ende vom Buch von Das Boot, wo sie aus Versehen so eine spanische Fähre beschießen, weil der 1WO, also der erste Wachoffizier, das Ding in den Anhängen nicht nachgeschlagen hat. Ja. Und dann hat sich das Ding nicht gemeldet, also haben sie es beschossen und der Torpedo war dann aber glücklicherweise ein Blindgänger. Und die Leute an Bord waren einfach nur 2000 Spanier, die irgendwie mit ihrer Fähre übersetzen wollten. Ja. Also, das wäre eine Möglichkeit für den Periskop zu entscheiden. Was ist das? Darf ich nachfragen? Ja. Wie lässt du da den Wahrnehmungswert einfließen dann bei sowas? Dadurch, dass du den Einzel rausnimmst? Oder? Ich würde es durchaus auf Proben basieren lassen. Ja. Also wahrscheinlich lasse ich erstmal die Person selber rumrätseln, ob sie es auf irgendwelche eingrenzen konnte. Oder wenn sie ganz klar sagt, ich bin mir 1000% sicher, das ist das, dann werde ich es durchlassen. Ansonsten Wahrnehmungswurf. Also das. Achso, den ist dann nachmachen. Ja, okay, gut. Also an der Position, wo sie sind, muss natürlich eine eigene Fertigkeit des Spielers einfließen, wo er sich auch stark fühlt. Zum Beispiel der Mensch am Ruder oder der Mensch, der vorne im Torpedoraum sitzt. Der muss natürlich so Sachen wie Athletik oder Koordinationsproben machen. Mhm. Das heißt, da könnte man dann seinen körperlichen Charakter reinwerfen. Ja. Oder aber wenn jemand jetzt am Torpedozielrechner ist und selber da mit Bleistift irgendwie zusammenrechnen muss, wo muss der Winkel eingestellt werden, wie lange muss das Ding laufen, welche Geschwindigkeit, welche Tiefe, da würde ich sagen, das ist nur eine Fernkampfprobe. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur zwei Leute die Bildung haben in der Gruppe, dann sage ich so, einer von euch macht, muss jetzt eine Bildungsprobe machen. Ich kann berichten, den Ohrhammer hat gerade mal einer Bildung. Richtig. Höchstens. Das heißt, da würde ich dann zum Beispiel den Fernkämpfer ranlassen. Das ist halt, also das ist ja dieses, ich sag mal, das ist so eine Nischengeschichte, dass jeder in seiner Rolle an Bord des, an Bord des Bootes beweisen kann, was er tut. Das macht übrigens wiederum der Warhammer 3 Nachfolger ganz hervorragend, nämlich Star Wars, wo ja Raumschiffkampf drin ist. Okay. Dass sie neben Piloten und Co-Piloten, die natürlich ein Häkchen die wichtigsten sind, haben sie aber auch immer Manöver für die ganzen, die sonst noch rumstehen und wenn, ob das ist jetzt hier, was weiß ich, noch irgendwas reparieren, auf die schnelle Energie umleiten oder irgendwelche TIE Fighter abschießen, die hinterher rasen. Also gibt es so verschiedene Aktionen, die halt auch die Mannschaft machen kann, sodass alle beschäftigt sind. Das ist also das, genau. Ja. Also falls wir mal an dieses Nautilus-Abenteuer rangehen würden, also ich hatte schon mal halb fertig geschrieben, was mir noch fehlt, ist die Mechanik ein bisschen für den Unterwasserkrieg. Ja, dass jeder was tun hat. Vor allem, naja, die Sache ist die, bei Das Boot hat man ja wie Sachen der Kapitän befiehlt. Die Leute an Bord tun. Und da bin ich jetzt wieder in der Situation mit Erster Weltkrieg. Einer befiehlt und die Spieler müssen tun. Und das gefällt Spielern vielleicht eine Session oder zwei Session, aber irgendwann haben die ja keinen Bock mehr drauf. Der Spielleiter sagt ihnen, was sie tun sollen. B, der NSC sagt ihnen, was sie tun sollen. Da können sie auch zu Hause bei Mutti bleiben. Ja, also als erstes stirbt der Kapitän und dann der Spieler muss machen. Richtig. Oder besser gesagt, der Kapitän stirbt, nachdem jeder Spieler so weit eingewiesen ist auf seine Rolle, dass er dann auch in der Lage ist, auch mit dem richtigen Vokabular überhaupt das Schiff zu führen. Da wir bei Warhammer sind, nicht an Altersschwäche. Nicht an Altersschwäche. Also bei Warhammer, also der technische Hintergrund ist, dass die Zwerge haben halt diese Nautilus-Tauchschiffe. Die sind aber so wie die U-Boote des Zweiten Weltkriegs Tauchboote. Das heißt, die fahren 95% ihrer Zeit über Wasser und dann für eine gewisse Zeit können sie tauchen. So, die Boote des Zweiten Weltkriegs, die konnten, weiß ich nicht, 12 Stunden am Tag, 2 Tage tauchen, dann war auch Sauerstoff verbraucht und Druckluft am Ende. Oder Batterien irgendwann alle. Und bei den Zwergen, ich glaube, in der 2S-Edition stand irgendwie 2 Sechserwürfelrunden oder so. Das muss man dann so ein bisschen angleichen, damit sie auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde unter Wasser sein können. Und dann kann man auch schöne Effekte einfließen lassen, wie Sauerstoffverlust, Schwindeligkeit, Erschwernis von Proben, also irgendwelche total einfachen Sachen wie reparieren, bekommen dann X und einen Malus, weil es halt immer schwieriger wird. Da ist halt. Ich habe noch ein. Ja, erzähl du es. Also da ist dann halt auch wirklich das Thema von Das Boot mit, das Zweite Weltkriegsthema mit, man sieht den Feind nicht. Man sieht ihn im Periskop oder man hört ihn im Echolot und dann schießt man irgendwann sein Torpedo los oder der wirft dann eine Wasserbombe auf den Kopf. Ansonsten kämpft man eigentlich nur dagegen an, abzusaufen. Ja. Also Sachen reparieren, Löcher stopfen, überleben. Ich habe noch eine ganz spannende U-Boot-Dokumentation gesehen, noch von den Booten quasi davor. Also wahrscheinlich müsste es der Erste Weltkrieg gewesen sein, wo das mehr oder minder dann so 2-Mann-Boote waren, wo du Sauerstoff für ungefähr eine Stunde hattest. Also das war dann schon krass, wo du dann auch, wo dann klar gesagt wurde, also das war eigentlich, genau, das war eine. Eigentlich ein Bericht über, wie hieß das, Permethin, also so eine pushende Droge, die du halt auch... Genau. Das ist Speed. Speed, genau. Also quasi Vorform von Speed. Genau, die wurde halt unter anderem den U-Boot-Fahrern verabreicht, damit die unter Wasser nicht einschlafen, weil wenn sie da einschlafen, konnten sie ja tot sein, weil sie, wie gesagt, nur 45 Minuten tauchen konnten. Richtig. Und das ist dann, logischerweise, wenn man einschläft, nicht so optimal. Also zu dieser Permatin, das gab es damals irgendwie in der Apotheke für ein paar Pfennige. Ja. Und ich weiß nicht, war das Erich Kästner? Da gibt es halt Briefe von ihm, die er nach Hause schreibt mit hier, schickt mir nochmal ein Permatin, ohne das Zeug komme ich gar nicht mehr klar. Ja. Die waren halt irgendwie komplett alle drauf. Genau, das war auch lange Zeit legal und dann interessanterweise wurde es verboten. Ich meine, das war dann vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwann, aber Soldaten konnten das weiterhin legal bekommen. Und auch in den Nachkriegsarmeen, also Bundeswehr als auch okay. Volksarmee, gab es noch Dienstanweisungen für bestimmte Soldatengruppen, dass sie das in ihrer Spezialausrüstung hatten. Also ich weiß, das wurde erst in den 80ern dann verboten wiederum. Dafür gibt es jetzt aber auch schon wieder Nachfolgeprodukte, die quasi noch nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Also da kennen sich andere sicherlich besser aus, aber das war eine doch interessante Geschichte. Also es gab jetzt im Irakkrieg irgendwie, da gibt es ja diesen A-10 Warthog, dieses Erdkampfflugzeug. Ja. Und die Piloten gelten allgemein in halt so ein bisschen Trigger-happy und dann die Amerikaner hatten dann zwischendurch so einen britischen Konvoi komplett auseinandergeschossen. Da gab es dann natürlich danach auch einen Prozess für die Piloten. Ja. Und da haben die halt auch erklärt, diese A-10 Warthog-Piloten, die haben Go-Pills, die sie vor dem Einsatz schlucken. Und danach haben sie No-Go-Pills, womit sie nach dem Einsatz wieder runterkommen, um ja. zu schlafen. No. Also Chemie hilft. Ja, also es war noch ein U-Boot-Fahrer ist noch zu Wort gekommen. Der hat da auch der hat dann irgendwann quasi auch vor sich hin fabuliert. Sehr schön. Und musste da von seinem Kameraden quasi in die Realität zurückgeholt werden, möchte ich sagen. Der war völlig weggeflasht. Gut, also ja, haben wir das Thema U-Boote, Zwergnautilus und jeder Charakter in einer Position. Je nachdem, wie meine Fantasy-Welt aufgebaut ist, kann ich das natürlich auf einen Zeppelin oder sonst irgendwas erweitern. Ja. Was ich in der Fantasy-Welt schlecht unterbringen kann, sind Panzer. Das Zweite Weltkriegsthema überhaupt. Wäre oder könnte ich mir vorstellen, wenn man eine Gruppe als Crew eines Panzers nimmt, da fällt mir als System eigentlich nur ein Only War. Das ist Warhammer 40.000. Ja. Und da gibt es ja das Only War-Regelwerk und Setting, wo man in der imperialen Garde spielt. Und da gab es auch schon relativ früh in den Regelwerken Werte für Kampfläufer, einzelne Raumschiffe also oder Jäger und aber auch die verschiedenen Panzertypen. Und ich sag mal so, der Panzerkrieg bei Warhammer 40.000 ist eigentlich so ein ziemlich Zweiter Weltkriegsmäßig. Ja, hab am Sonntag X-Wing gespielt. Ja. Jedenfalls, da standen ganz viele Brettspiele und dann auch ein riesiges Poster von Warhammer 40.000. Das war dann auch original, diese typischen Generals- oder Offiziersanzüge, die halt auch dann zum Zweiten Weltkrieg so rumlaufen und bloß alle natürlich mit Gasmaske. Also das war schon sehr beeindruckend. Das ist der Todeskorb vom Planetenkrieg. Das kann gut sein, ja. Also, wenn wir noch Zeit haben, können wir noch ganz kurz nach 40k schwingen. Ja, sicher mal die Zeit. Also, 40k, Warhammer 40k, das Tabletop, bedient im Prinzip alle Weltkriege und alle überhaupt Konflikte. Weil die imperiale Armee besteht ja, also das Imperium der Menschheit erstreckt sich über die ganze Galaxis. Ja. Wurde vor 10.000 Jahren vom Imperator erobert und urbar gemacht und die meisten außerirdischen Rassen wurden halt getötet oder ausgerottet. Also die haben da nicht die Star Trek-Denke mit irgendwie in Friedlichkeit zusammenleben, sondern ich finde eine außerirdische Rasse, die stellt per se schon mal das Recht der Menschheit in Frage, über die Galaxis zu herrschen, also wird die ausgerottet. Ja. Also so ein Genozid ist bei denen nichts Böses. Die haben sogar Raketen, die machen das mal mit dem ganzen Planeten. So, Galaxis erobert und auf jedem Planeten gibt es dann natürlich unterschiedliche Klimazonen und ab und zu sind die immer auch für ein paar Jahre oder ein paar Jahrhunderte vom Imperium abgetrennt. Manchmal verfallen sie in Anarchie. Das heißt, auf jedem Planeten habe ich dann im Prinzip eine unterschiedliche Art von Armeestruktur. Ja. Und am Ende, wenn dann aber alle paar Jahrhunderte mal die imperiale Armee vorbeikommt und sagt, hier, ihr müsst mir mal zwei Regimente abdrücken, dann machen die halt ein Regiment fertig und schicken das los. Ja. Und da habe ich dann zum Beispiel vom Katachan, habe ich die katachanischen Dschungelkämpfer, die alle aussehen wie Rambo. Weil die leben auf einem Zweifach-Gravitationsplaneten, die müssen alle Muskeln haben und der Planet ist ein Todesplanet, da überleben von 100 Kindern bis sie 12 werden nur eins von 99 geht drauf. Ja. Und die haben alle ein rotes Stirnband und die haben alle ein riesiges Rambo-Messer, die sind alle Rambo und haben alle so ein Feinripp-Unterhemd in grün und sind Dschungelkämpfer. Und dann mit denen kann ich dann auch in den Regeln für Only War kann ich auch katachanisches Regiment machen. Da kann ich zum Beispiel die ganzen Vietnam-Filme durchspielen, die ich schon immer mal durchspielen wollte. Da kann ich Apocalypse Now gegen Orks auf irgendeinem asigen Planeten spielen. Mhm. Dann habe ich die Kadianer, die sind so die klassische Armee, die so ein bisschen nach 1980, 1990 Armee aussehen. Die haben Ausrüstung, die haben Lasergewehre. Die sind normal, relativ gut. Die kommen auch von einem total durchmilitarisierten Planeten, wo im Prinzip jeder in die Armee gehört. Früher oder später einmal. Dann habe ich den Todeskorps vom Krieg. Die sind irgendwie auf einem Befreiungsfeld, auf einem Bußefeldzug, weil ihr Planet mal in die Anarchie gestürzt ist und sich gegenseitig atomar verseucht hat. Und die sehen halt aus wie so eine Erste oder Zweite Weltkriegsdeutschen Armee. Eigentlich besteht ihre Uniform aber aus drei verschiedenen Merkmalen von Armeen des Ersten Weltkrieges. Also der Helm ist eigentlich ein belgischer. Der lange schwarze Mantel oder graue Mantel ist halt so ein klassischer Erste Weltkriegs-Reichsarmee-Mantel. Ja. Und die Beine sind so mit so Bändern umwickelt, was halt original ist wie bei den französischen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Mhm. Und die in ihrem ganzen Fluff durchleben aber auch diese endlosen Grabenkämpfe. Und deren Vorgesetzte rechnen aber auch in 1000 Verlusten pro Minute und rechnen dann halt durch, ob der Sieg ordentlich wäre. Und dann werden halt 2000 Leute verheizt. Ja. Also die sind so original in diesem Mindset des Ersten Weltkrieges verhaftet. Bei Warhammer 40k ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man das bespielen will. Du hast jetzt Only War genannt, das meine ich das vierte Regelwerk. Ne? Ja. Das ist im Prinzip das, was man dafür dann wahrscheinlich nehmen würde. Ja. Also oder die ersten beiden sind ja auf jeden Fall nicht dafür geeignet. Dritte ist, glaube ich, Deathwatch. Also das erste ist ja das Urregelwert, also Schattenjäger. Ich bin Teil eines Inquisitionstrupps und ich muss irgendwo einen Kult aufdecken und dann mache ich das. Ja. Und im Prinzip bin ich aber auch eine Expendable meines Inquisitors. Also ich bin irgendein Akolyt, den er losschickt und wenn ich nicht wiederkomme, sucht er sich halt einen neuen. Ja. Und man durchlebt aber durch also verschiedenste Abenteuer und kann auch durch Kriegszonen marschieren, nimmt aber nicht direkt eigentlich an den Kämpfen teil. So, danach kam dann Freihändler, wenn ich nicht ganz falsch bin. Genau. Freihändler war dann irgendwie ein Level höher und ich hatte halt die Freiheit, ich hatte meine Leute und ich war halt auf dem Bord eines Freihändlerschiffs. Und der Freihändler darf halt von einem System zum nächsten fliegen und ich darf halt so auch Eroberungsabenteuer machen oder Piraterie oder vergessene Schätze auf irgendwelchen untergegangenen Planeten. Jawohl. Ein freies Abenteuer. Und da ist halt der zentrale Hintergrund ist halt das Schiff. Ja. Dann Only War. Erstmal Deathwatch. Deathwatch kam vorher? Ja. Also Deathwatch, da spiele ich ja den Jugendtraum, wieso Warhammer 40k sich überhaupt millionenfach verkauft, und zwar den Space Marine. Mhm. Und der Vorteil ist, ich habe Space Marines aus unterschiedlichsten Orden, die ja dann teilweise auch Rekruten zum Deathwatch schicken. Also eine Untereinheit der Inquisition, die dann auch Spezialaufträge erledigen, irgendwo gegen Xenos, also Aliens kämpfen oder irgendwo Heretiker unterdrücken, wo man halt eine Spezialeinheit braucht. Deren Abenteuer sind auch klassische Kommandounternehmen. Ja. Die springen irgendwo rein mit ihrer Landungskapsel, müssen irgendwas machen und müssen am Ende wieder raus. Ich meine, auch das Einstiegsabenteuer ist das genau sofort. Man ist in der Landungskapsel, springt runter und als Space Marine in seiner Rüstung irgendwelche normalen Kultisten oder Rebellen mit ihren Lasergewehren, die können einem nichts mehr. Mhm. Die sind auch regeltechnisch so erfasst, dass man die halt zu Dutzenden wegholfen kann. Ja. Erst wenn die mit einer schwereren kommen oder halt ein Chaos Space Marine will mir eine reinhauen, dann wird es gefällt. So ein Only War war jetzt halt der vierte, wo sich um die Imperiale Garde kümmert. Da kann man aus verschiedenen Garde-Regimentern wählen mit Hintergrund oder kann sich selber auch eine zusammenbauen mit verschiedenen Regeln. Ja. So, und da gibt es dann halt so den Klassiker mit, ich werde irgendwo in ein Kriegsgebiet geschickt und ich muss aber halt auch teilweise Spezialaufträge erledigen. Oder aber ich habe so Sachen wie, ich habe eine Panzercrew, ich habe Regeln für Panzer und Werte für Fahrzeuge. Und halt der Lehman Russ, also der Standardkampfpanzer, sieht halt im Prinzip aus wie ein Erster Weltkriegspanzer. Also ich habe links eine Kuppel, rechts eine Kuppel, vorne eine Kuppel, oben einen Turm. Mhm. Und spiele den Ersten Weltkrieg. Da gibt es auch ein, zwei wunderschöne Romane. Halt Military Sci-Fi. Ja. Also sprich mit dem vierten Band von Warhammer 40k. Richtig. Total War kann man im Prinzip verschiedenste Kriegsthemen umsetzen. Only War. Only War. Richtig. Habe ich gesagt, Only. Und ich meine, danach kam dann noch Dark Crusade, wo ich das Ganze auf der Seite der Ketzer machen kann. Mhm. Die dann halt nicht nur ihre Führungsstriege haben, sondern auch noch die Chaosgötter oder ab und zu Dämonen, der dem Kumpel neben mir das Gehirn auslutscht. Und ich kämpfe dann auch noch gegen das Imperium. Und aus Sicht der Ketzer ist natürlich das Imperium nur ein total faschistoider Gottesstaat, was er eigentlich auch ist. Ja. Aber auf Seite der Ketzer habe ich noch Dämonen dazu. Und von der 40k, vom ersten Schattenjäger, haben sie jetzt die zweite Edition rausgebracht. richtig. Also da würde ich jetzt auch das nicht, ja, auf Deutsch vielleicht schon neu kaufen, aber kaufe ich englische Sachen, würde ich jetzt abwarten, bis die zweite Edition wirklich überall ist. Also das alte Schattenjäger, das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich meine, also sie haben doch das auch das System auch über ein bisschen erneuert. Ja, ja, ja. Also das alte System hat halt so wie Warhammer Second Edition auf so ein W100-100-Prozessor-System zugegriffen. Ja. Ja. Und es gab halt verschiedene Spezialattacken und irgendwie, also du konntest ja auch so, ob du Einzelschuss machst oder Zielschuss oder irgendwelche Salven. Und die Regeln für Salven sahen aber so aus, du hast so einen guten Bonus bekommen und so eine Schadensteigerung, dass im Prinzip hat jeder Salven abgefeuert. Mhm. Und das war auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. Ja. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Also jedenfalls würde ich erwarten, dass sie das jetzt wahrscheinlich noch einmal... Genau. So, und bei Only War... Also ich habe da noch x andere Planeten mit x anderen Armeen. Ich habe noch die Bostrojaner, das sind so 18. Jahrhundert Russland. Also die haben ihre Husarenuniformen. Ich habe die Eiskrieger von Valhalla. Die sehen aus wie so eine Mischung aus Deutschen und Russen im Russlandfeldzug. Auch mit teilweise russischen Namen. Dann habe ich noch die Kommissare dabei, die aussehen wie Zweite Weltkriegs Waffen-SS-Offiziere. Wobei manchmal auch mit ziemlich viel Goldtressen vorne dran. Die sehen auch so eine Mischung aus als Zweiter Weltkrieg und Erster Weltkrieg Husar. Ja. Die so diese ganze Politkommissar-Ebene sind mit Indoktrination und auch Erschießungen an der Front. Ja. Das heißt, also wenn ich irgendeinen Kriegsfilm habe aus irgendeiner Epoche, dann finde ich dazu mindestens ein Imperiales Garde-Regiment, mit dem ich das nachspielen könnte. Sehr schön. Ja, wir wollten uns auch noch ganz kurz dem Thema Dritter Weltkrieg widmen. Richtig. Beziehungsweise eventuell auch der Apokalypse danach. Aber ich denke... Pause. Pause. So, zurück aus der Pause. Und wir wollen mal auf den Dritten Weltkrieg eingehen, beziehungsweise auf Szenarien, die nach einem Krieg spielen. Ja, wie, genau, Dritter Weltkrieg wäre also, käme es denn in der Zukunft dazu, welche Konstellation auch immer. Als ich noch in der Schule war, zum Beispiel, da war ja da war es quasi auch der Kalte Krieg, der Hauptkonflikt, aber es gab schon Bücher, die zum Beispiel das Erstarken von China vorausgesehen haben. Und das als nächsten großen Konflikt benannt haben, wie es heute ja vielleicht noch nicht ist, aber in 10, 20 Jahren natürlich sein könnte. Richtig. Ja, oder sagen wir, durch aktuelle Konflikte ist das ein bisschen verdeckt, aber im Prinzip richtig, ist das schon der... Haut Wladimir Putin auf den Tisch und sagt, hier, wir sind Russland, was ist mit uns? Ja, genau. Wir waren doch bis jetzt am Ja, also wir hatten doch den Kalten Krieg. Wir sind doch die Bösen. So ungefähr. Ja, also jedenfalls könnte man dann davon ausgehen, dass es natürlich ein hochtechnisierter Krieg ist. Du hast vorhin schon erwähnt, halt lasergesteuerte Bomben, relativ präzise Raketen. Trotzdem gibt es natürlich noch, sagen wir mal, den Israel-Konflikt, das auch gezielt auf also Zivilisten quasi, die Städte richtig zerstört werden, Infrastrukturen zerstört werden, Kraftwerke zerstört werden, auch auf, weiß ich nicht was alles, Schulen etc. Bombardiert würden, weil darunter sich Waffen verstecken oder verstecken könnten. Genau, was wir halt auch ganz oft haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem Dritten Weltkrieg, aber auch so könnte das natürlich... Sein dieser unsymmetrische Krieg. Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren eine relativ symmetrische Kriege, also sprich gleichartige Armeen standen sich gegenüber. Richtig. Das ist jetzt sicherlich nicht immer der Fall, aber unterstützt im von Nationalstaaten. Genau. Und der Dritte Weltkrieg kann natürlich auch ein Konflikt sein, wo jetzt, sage ich mal, Terroristen tatsächlich an eine atomare Waffe kommen, damit große Zerstörung anrichten und dann wird quasi blind zurückgeschlagen. Und dadurch könnte ein Konflikt entstehen. Richtig. Also der Zweite Weltkrieg war jetzt auch nicht so der dramatisch symmetrische Krieg. Also durch den Kriegseintritt der USA hatten die so viel, nicht wahrscheinlich Manpower, aber allein durch Industrie im Hintergrund war es eigentlich klar, dass auf lange Sicht der Krieg für die Alliierten gewonnen wird. Also da ging es dann abwärts. Und die Alliierten haben dann aber irgendwann gesagt, so, wir machen so lange weiter bis zur bedingungslosen Kapitulation. Ja. Das heißt, die Deutschen haben noch nicht die Möglichkeit, so wie vor dem Ersten Weltkrieg, irgendwann, wenn man gewinnt, aufhören und sagen, so, wir machen jetzt einen Friedensvertrag. Wobei es ja auch nicht zu dem Versuch kam, sage ich mal. Es gab ja durchaus Bestrebungen, das zu machen. Richtig. Was dann aber eben nicht, wo es nie zu kam. Richtig. Also, asymmetrische Kriegsführung, ja. Ich würde gerne vorher nochmal direkt auf das ganze Thema technologische Kriegsführung zurückgreifen. Und zwar hatten wir ja am Anfang, also im Ersten Weltkrieg, hatte ich ja erklärt, hier recht statischer Krieg. Und pro Tag hat er sich halt ein paar hundert Meter oder maximal einen Kilometer verschoben. Ja. Und was aber auch war, im Ersten Weltkrieg hattest du pro Quadratkilometer Schlachtfeld eine wahnsinnig hohe Dichte an Soldaten. Ja. Die waren noch höher zum Beispiel in den Kriegen halt, keine Ahnung, Mittelalter. Da hat sich das halt auf Schlachtfelder konzentriert. Da waren alle gleichzeitig da, haben gekämpft und am Ende waren die Hälfte tot und die andere hat gewonnen. So, und im Ersten Weltkrieg war das noch genauso. Du hast ja pro Quadratmeter Schlachtfeld wahnsinnig viele Soldaten und im Zweiten Weltkrieg hat das schon stark abgenommen, dass es nicht mehr diese Massenschlachten gab. Was auch daran durch die technologische Weiterentwicklung, Panzer und mechanisierte Infanterie war, dass es wurde irgendwas erobert und dann ist man weitergezogen und also der Krieg wurde mobiler. So, während des Zweiten Weltkriegs, die Deutschen hatten, glaube ich, eine einzige Division, die hatten diesen tollen Opel-LKW und die restlichen 90% hatten immer noch ein Pferdefuhrwerk. Ja. Deshalb habe ich vorhin so den versucht, den Blitzkrieg ein bisschen zu entwerten. Also 90% der Wehrmacht sind noch mit dem Pferd oder mit dem Pferdefuhrwerk haben sie der Artillerie nach vorne gebracht. Aber trotzdem, es war ein mobilerer Krieg und er wurde mit weniger Soldaten auf einer größeren Fläche gekämpft. Und bei den Konflikten, so der 60er, Drei-Tage-Krieg, Fünf-Tage-Krieg und die ganzen Geschichten oder auch die ganzen anderen Konflikte, es waren immer mehr Soldaten in einem viel größeren Areal. Ja. Deshalb meinen halt auch die Militärexperten, Dritter Weltkrieg wird halt noch weniger tatsächlich Infanterie. Um am Ende irgendwas zu erobern, brauchst du immer Infanterie. Jetzt die Amerikaner im Irak oder so. Richtig. Die Amerikaner haben heute nur nicht mehr den Mumm, irgendwas für 50 Jahre zu besetzen. Das muss irgendwie schon immer nach 6 oder 8 oder 12 Jahren vorbei sein. Weil sie halt kein Imperium sind. Also es wirft ihm zwar jeder vor, dass sie das amerikanische Imperium wären, aber wenn sie ein Imperium wären, dann würden sie halt irgendwo einfach Besatzungstruppen da lassen, so wie Darth Vader. Dann wäre klar, das ist unseres und das geben wir auch nicht wieder her. Und wenn dann irgendwelche Rebellen irgendwas in die Luft jagen, dann ist das halt so, da muss man damit leben. Kurzum, dieser Trend wird sich also fortsetzen. Damit kann man rechnen. Genau, es könnte auch, was ja auch gerne mal thematisiert wird, halt Stichwort Cyberkrieg, Informationskrieg, wobei das sind ja auch wieder zwei unterschiedliche Baustellen. Also Informationskrieg im Sinne von welche Seite sagt die Wahrheit, beziehungsweise welche Seite kann die Leute davon überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Das ist natürlich auch mal ein interessanter Aspekt an Auseinandersetzungen und Kriegen. Richtig, das ist also der Informationskrieg. Und das andere, was man meint, ist halt quasi die gegnerische Infrastruktur lahmlegen oder die gegnerische Militärinfrastruktur lahmlegen. Genau. Da gab es, also zu Zeiten des Kalten Krieges gab es halt x Operationen, dass wenn jetzt der Dritte Weltkrieg losgeht, dann gab es halt hier, weiß nicht, Bückeburg, irgendwo Fallschirmjäger. Da waren die 120 Fallschirmjäger, die haben halt ab Tag 1 trainiert. Wenn der Dritte Weltkrieg losfliegt, dann fliegen wir dann nach Polen, da springen wir ab. Da jagen wir irgendwo einen Kommandoposten in die Luft und dann versuchen wir zu überleben. Weil wir sind dann sowieso irgendwo um uns rum sind alle Russen. Das heißt, irgendwo rübergehen, Kommunikationsanlagen zerstören. Und das ist halt eine Aufgabe für Kampfjäger, Kampfbomber oder Spezialeinsatzkommandos. Genau. Und jetzt durch die Cyberkriegsführung ist es halt noch dramatischer. Ich muss mich irgendwo mit meinem Laptop einwählen und wenn ich gut bin, kann ich halt die gegnerische Kommandostruktur lahmlegen. Genau, das lässt sich natürlich wiederum schwieriger in ein Rollenspiel einbinden. Richtig. Aber gibt es sicherlich auch Möglichkeiten im Sinne von der typischen, sag ich mal, Shadowrun-Einsätzen oder Cyberpunk-Einsätzen. Da muss der Laptop ja auch quasi auch vor Ort gebracht werden, damit man sich in das wirkliche... das Deck muss vor Ort sein. Genau. Hat sich jetzt teilweise auch wieder geändert, aber macht ja natürlich Sinn im Sinne eines Abenteuers, dass dieses Netzwerk dann natürlich ein angeschlossenes Netzwerk ist. Damit halt der Decker mitkommen muss, sozusagen. Richtig. Ja, und Rigger kann man natürlich auch super einsetzen. Jetzt in Sachen Drohnentechnologie schreiten wir auch immer mehr voran. Neulich gab es irgendeinen Bericht, da ging es wirklich um die Anbindung des menschlichen Nervensystems an einen Schaltkreis. Und Die meisten, denen ich das erzählt hatte, fanden das nicht so funky, aber überhaupt durch die Idee einer technologischen Neuralbrücke habe ich erst die Möglichkeit, bestimmte Dinge durch mich zu steuern. Also ich muss erst, na gut, ich muss jetzt nicht einen 60 Meter Kampfroboter durch mein Gehirn steuern, aber halt bestimmte Sachen, die ich nicht durch Servos ansteuern will, machen mit der Neuralbrücke erst Sinn. Also wenn ich jetzt irgendwann meine Exo-Kampfrüstung haben will, um als Spacemarine oder Tom Cruise gegen Aliens zu kämpfen, dann wäre es viel geiler, wenn es an mein zentrales Nervensystem angeschlossen wäre, als wenn es erst reagiert, wenn sich meine Arme bewegen. Ja, das war sogar schon, also nicht das im Speziellen, aber halt Cyberware. In dem Fall ging es um Handys als quasi Körpereinbau. Okay. War durchaus mal in meinem Studium auch thematisiert, natürlich noch als durchaus Zukunft, aber der Professor sagte so wortwörtlich, naja, wenn es denn erstmal, dann gibt es halt die Leute, die Trendsetter, die sowas machen, ne, und dann wird nachgezogen. Also kann man sich schon vorstellen, dass sich sowas ganz schnell durchsetzt. Also was ich, als Shadowrun losging, ging es ja wirklich darum, ich baue mir Technobits in meinen Körper ein. Ja. So, dann kam 2000, 2005 und irgendwann wurde halt klar, ist im Prinzip so wie Technologie in einem modernen Auto. Die Technologie drumherum entwickelt sich sehr viel schneller, als das Auto sich entwickelt. Und wenn ich irgendeine Technologie in mein Auto einbaue, ist die im Prinzip veraltet, wenn sie da ist. Ja. Volkswagen hatte damals so eine schöne Grafik, da hatten sie, glaube ich, den vorvorletzten Passat von seiner Entstehungsgeschichte und da waren die Handys irgendwelche Bauklötze, bis dann das Produkt fertig war und innen drin wurde das Handy-Design immer kleiner, immer schmaler und quadrillionfach schneller. Das heißt, es macht keinen Sinn, Technologie in sowas wie ein Auto einzubauen oder Technologie jetzt hier in die Großhirnrinde einzubauen, sondern du brauchst einfach eine Bluetooth-Schnittstelle. Und das, was dann aktuell ist, kannst du dann mit deinem Auto oder mit deinem Gehirn verbinden. Ja. Und ich glaube, da ist Shadowrun auch ein bisschen hingegangen. Zu weniger einbauen, sondern mehr, ich habe eine Schnittstelle zu irgendwas, um das mit mir zu benutzen. Ja, also da kann man sehr gespannt sein, was da kommt. Richtig. Und ich bin sicher, die DARPA ist da voll mit dabei. Also hier die amerikanische Forschungseinrichtung, die so irgendwie 95% der Sachen, die sie sponsoren, sind Müll. Aber bei den 5% kommen dann Sachen raus wie das Internet, die Maus, das M16-Sturmgewehr oder der Tarnkappenbomber. Mhm. Ja. Genau, dann haben wir natürlich noch Sachen oder so besondere Szenarien wie zum Beispiel Herrschaft des Feuers, quasi eine Mischung aus Fantasy und Endzeit. Ja, Alien-Invasion, in dem Fall halt Drachen. Richtig. Genau, Alien-Invasionsfilme wären natürlich auch typische weltumfassende Szenarien, zum Beispiel Edge of Tomorrow. Genau. Wobei Alien-Invasion ist ganz einfach. Du musst so lange warten, bis das Alien aus seinem Raumschiff aussteigt, weil dann kannst du es erschießen. Achso, ich dachte, dann kannst du ihm den Virus verpassen. Entweder also den Computervirus natürlich. Oder wenn er aussteigt, keine Ahnung, ob die Dreibeiner sind mit Krieg der Welten oder hier Marines, Hur. Mhm. Wie heißt er denn? Was, Starship Troopers? Nein, Aaron Eckhart in Aliens landen an der Küste und Marines ziehen sich niemals zurück. Ach, durch die Mini. Oh, wie heißt er denn? Am Anfang schießen sie auf die Aliens und der passiert gar nichts und dann wissen sie, wo sie die treffen müssen. Battlefield Los Angeles. Ach, das Ding, ja. Richtig, da fällt denen dann auch irgendwann ein, das Gute ist auch, die Aliens reisen durchs All und haben aber auch nur so Sachen wie Sturmgewehre und Raketenwerfer dabei. Genau, das ist noch relativ Low-Tech-mäßig. Das ist aber auch ein gar nicht so schlechter Film. Da ist aber gleichzeitig noch ein Film rausgekommen mit dem blauen Licht, aber ich meine, der hieß nicht Blue, oder der... Den fand ich zum Beispiel noch ein Stückchen besser. Wobei der hatte nicht... Also ich fand Battlefield Los Angeles schlecht. Ja. Also er war ziemlich unsauber. Ich fand den anderen deutlich besser, sagen wir es so. Genau, nee, da hast du recht, den fand ich auch nicht so gut. Ich fand die Idee fand ich ganz gut. Also rumlaufen, schießen ist ja nie ein schlechter Film und wenn Aliens dabei sind, ist auch kein schlechter Film. Ja. Aber es ist halt nicht. Ja, du hast halt auch so Dinger wie Pacific Rim zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein ganz eigenes Setting, was man da machen kann. Hast richtig, halt aber auch. Das ist irgendwie so, den Film gucke ich an, um Spaß haben. Nee, würde ich auch nicht gerade nachbauen. Ja, jedenfalls, ich wollte noch eigentlich auf World War Z raus. Richtig, also Dritter Weltkrieg gegen irgendjemand anders. Genau. Richtig, sowas gibt es natürlich auch. Oder was noch Besonderes mit Deadlands Hell on Earth. Ja, das spoilert man ja schon, wenn man sagt, warum das eigentlich ein Weltkrieg ist, aber das würde ich auch nochmal so im Hinterkopf behalten. Also da hat man halt diese Thematiken auch drin. Ja, und gerade so ein Zombie-Apokalypse ist ja im Prinzip immer ein etwas, was nach irgendwas spielt, und das kann natürlich auch nach einem Weltkrieg sein. Richtig. In World War Z war es jetzt nicht so, auch wenn der Name das suggerieren also mag. Das ist halt nur der weltweite. In modernen Zombie-Filmen sind Zombies ja irgendwelche Typen, die irgendeine Infektion abgekriegt haben oder sonst was. Da ist ja kein Voodoo-Zauberer, der die zum Leben erweckt hat. Das ist Standard, das stimmt. Oder der Nekromant. Oder früher in den alten Zombie-Filmen wurde ja gar nicht erklärt, wieso jetzt auch immer die Toten auferstehen. Ja. In den modernen Zombie-Filmen sind die Zombies ja eigentlich keine Toten, sondern meistens irgendwie nur Leute, die nicht richtig sterben. Also die heben sich nicht aus den Gräbern, sondern das sind Leute mit Infektionen oder sonst was. Das wäre das Typische, genau. Und das ist halt häufig eine weltweite Pandemie. Richtig. Und deswegen kann man natürlich auch von einem weltweiten Konflikt dann ausgehen. Richtig. Ja, genau. Ich wollte noch auf die Besonderheiten eines Szenarios ausgeht, das nach einem Weltkrieg spielt, also jetzt in dem Fall nach einem dritten Weltkrieg, was die Besonderheiten einer postapokalyptischen Settings sind, welches nach einem dritten Weltkrieg spielt. Nach ersten, zweiten haben wir ja schon ganz kurz hier mit dem der dritte Mann angesprochen, halt den Ruinenstädten. Gut, das wird in. Also wir gehen jetzt davon aus, dass nach dem dritten Weltkrieg haben wir halt nicht weiter funktionierende Staaten, sondern die komplette Auflösung von staatlicher Ordnung. Genau. Da ist ein Bruchteil der Bevölkerung überlebt. Wir gehen jetzt davon aus, was weiß ich, zum Beispiel Atomarer Krieg. Richtig. Wo sich Großteile der Menschheit soweit auslöscht. Das haben wir zum Beispiel bei Deadlands Hell on Earth, dass alle Großstädte da quasi sich gegenseitig ausgelöscht haben. Und gut, hat leider den Hintergrund, sobald, 200 Atomraketen abgefeuert werden, macht die Strahlung uns alle tot. Also das ist nicht Fallout, wo nur links ist Strahlung und rechts kann ich leben. Aber es gibt doch genug Pepsi-Dosen. Ne? Nuka-Cola. Nuka-Cola. Ja, also gehen wir mal von der Hollywood-Atomkrieg aus. Bei Deadlands ist ja auch jetzt nicht die normale irdische Welt. Da gibt es ja schon vorher Horrorviecher. Okay. Von daher. Also wir gehen davon aus, es gab einen vernichtenden dritten Weltkrieg. Genau. Vulcan Kappes ist eskaliert, dann sind die Bomben gefallen und völlige Auflösung der staatlichen Ordnung. Also ich wollte zum Beispiel darauf hinaus, dass man denn sowas hat wie zum Beispiel nuklearen Winter. Zum Beispiel. Genau, das wäre so eine Besonderheit, also dass man in Richtung einer Kälteapokalypse geht, zuzüglich Strahlengefahren direkt danach. Ja. Ich meine, es gab neulich irgendwie so einen komischen Endzeitfilm, da waren so welche in so einer Eisstation und sind drüber gelaufen zu einer anderen Eisstation. Die waren aber nicht so nett auf der anderen Eisstation. Die haben quasi so einen Grenzkonflikt mit 12 Mann auf der einen Seite und 12 Mann auf der anderen Seite nachgespielt. Ja, also jedenfalls, genau, wenn man halt, was weiß ich, sich Gamma Slayers nimmt, dafür sein Setting schreiben will, dann kann man halt auch nachdenken, in diese Richtung zu gehen. Na, es gibt ja die verschiedensten Arten von Apokalypsen, also jetzt wird die Zombie-Apokalypse, gibt die Hitze-Apokalypse, gibt den Kampf um Wasser. Richtig. Also das spielt ja auch bei Hitze wiederum mit rein, aber Überschwemmung. Genau. Naja gut, die Sache ist jetzt die Thema ist Krieg, Dritter Weltkrieg. Also wenn wir danach wären, dann sind wir in dem ganzen Setting Postapokalypse. Genau. Wenn wir währenddessen sind, weiß ich gar nicht, gibt es Rollenspiele, die irgendwie in Zukunft Modern Warfare sich umspielen? Das ist normalerweise so eine klassische Sache für die PlayStation 3 oder PlayStation 4. Ja, gibt es auch die, was weiß ich, MechWarrior zum Beispiel. Stimmt. Oder so Sci-Fi. Naja, doch. Nee, du hast eigentlich genau recht. Ich habe die nächsthöhere Ebene der technologischen Kriegsführung. Und bei MechWarrior ist es ja so, die haben zwar auch nur Sachen wie Panzer oder Infanterie, aber das alles stinkt ab gegen einen 50-Tonnen-Mech. Oder einen 100er Atlas, der überall lang marschiert. Oder gegen die Clan-Mechs. Da stinken auch die 100-Tonnen-Atlas ab. Ja, naja, jedenfalls, da kann man natürlich halt den typischen Apokalypse-Themen wie Ressourcensuche etc. Ja. Also ich kenne MechWarrior nur als Tabletop und als Romane. Gibt es MechWarrior als Rollenspiel? Ja, MechWarrior ist ein Rollenspiel. Das ist das Rollenspiel zu Battletech. Ach so. Ja. Ich kann das nur mit Püppchen rumlaufen und so lange aufs gegnerische Cockpit schießen, bis das rote Zeug ausschießt. Das ist Battletech, genau. Und das Rollenspiel dazu heißt MechWarrior oder MechKrieger. Das wurde auch ins Deutsche übersetzt von FanPro 1. Ach so. Na gut, da spricht jetzt der... Muss ja auch, irgendwo muss ja auch mal eine Skills reingelegt haben. Dein gelben Expertise-Würfel. Ja. Absolut. Ja. Gut, ja. Das halt nochmal so als Randthemen, die man halt daraus entwickeln kann. Gut, wir wollten noch auf zwei Handout-Sachen eingehen. Ja. Nämlich zum einen der Einsatz oder etwas Ähnliches machen wie die tönende Wochenschau. Richtig. Wenn man natürlich direkt Erste, Zweite Weltkrieg spielt, Klammer auf, dann natürlich auf deutscher Seite, dann ist die tönende Wochenschau natürlich ein ideales Ding, um als Handout genutzt zu werden. Richtig. Man könnte es entweder also in Printform aufschreiben und irgendwo ans französische Café kleben, dass man als deutscher Soldat lesen kann, was alles gerade los ist oder was das Pressekorps meint, was gerade los ist. Oder man könnte es natürlich auch als Audiodatei aufnehmen. Genau, oder beziehungsweise direkt als YouTube-Video gibt es hier bestimmt noch was hier nicht, aber... Dropcast vor drei Folgen 34, ja. Hatten sie halt das ganze Thema Handouts und auch Audio- oder Videosachen. Also als Vorlage für die Töne-Wochenschau ist natürlich hier die Töne-Wochenschau oder Fox-Töne-Wochenschau. Ansonsten in der Serie Clone Wars wird halt jede Folge quasi von so einem Töne-Wochenschau-Sprecher eingeleitet mit was Tolles in der Galaxis passiert und wo die Republik alle Sieger entfährt. Genau, das kann man natürlich in ähnlicher Form für fast alles oder für alles ab Gegenwart bis Zukunft einsetzen. Richtig. Oder ab leichte Vergangenheit. Für Fantasy wäre es natürlich nicht so ideal. Richtig, bei Fantasy könnte ich mir halt nur irgendwelche Flugblätter vorstellen. Ja. Genau, und apropos Flugblatt, genau, das war noch unsere zweite Handout-Idee, halt was quasi Werbung, zum Beispiel Rekrutierungswerbung, We Want You. Richtig. Da gibt es ja bei Starship Troopers sehr schöne Werbeclips. Richtig, also Starship Troopers, natürlich der erste Teil, der ordentliche Teil, hat ja auch dieses, im Sinne von dieser tönenden Wochenschau, und das Schlimme ist ja, im Deutschen hat er ja die Stimme von der siebte Sinn, das heißt, das ist noch ein bisschen crazier, wo auch erzählt wird, irgendwie, was alles in der Galaxis los ist, und die anderen Siedler waren zu doof, weil sie nicht auf uns gehört haben, jetzt sind sie alle tot, und sie fahren einen Sieg nach dem nächsten ein, und willst du nicht beitreten? Genau, also sowas kann man als Mittel benutzen, wenn halt der Krieg nebenbei laufen soll. Richtig, damit einem noch irgendwie klar wird, da passiert nebenbei was. Ja. Genau, oder man setzt es ein, wenn man dann anschließend an seine jetzige Kampagne, diese Kriegskampagne anschließen will und quasi diese Zwangsrekrutierung durchführen möchte. Also indem man Shanghai wird. Wobei, also nicht die Kriegskampagne als Einstieg, sondern... Genau, wenn das sozusagen eine Anschlusskampagne sein soll. Richtig. Oder ein Anschlussabenteuer mag, kann ja auch ausreichen. Da fände ich solche Elemente, die halt in der ersten Kampagne zu benutzen, um sie dann auf die zweite schon mal hinzuweisen, eigentlich ganz nett. Richtig. Da könnte man das natürlich auch schön einbauen, dass die Leute, also die Spieler eigentlich noch irgendwas zu tun haben oder irgendwen verfolgen und dann am nächsten Tag auf einmal in der Armee sind und sich dann spontan ich hatte eigentlich nur was vor, in nichts auflöst. Kann auch interessant sein, wie sie denn damit zurechtkommen oder ob sie dann versuchen, da auszubrechen, sozusagen aus der Armeestruktur, also zu desertieren und ihren eigentlichen Ansinnen weitergehen, ob sie es schaffen, beides zu verbinden. Oder ob sie einfach nicht mehr zu den Spielabenden kommen. Bitte? Oder ob sie einfach nicht mehr zu den Spielabenden kommen. Das wäre jetzt die vierte Möglichkeit, quasi auf der Mein Spielleiter hat die Kampagne verändert, ich bin sauer. Auch das ist möglich. Richtig. Im Dungeons & Dragons Forum war neulich der, wie ich finde, süße Thread-Titel Was tun, wenn der Spieler dem Spielleiter widerspricht? Das fand ich allein schon super. Ja. Ich würde sagen, da braucht man so eine Spielleiter-Fliegenklatsche. Ja, nein, also in dem speziellen Fall war es noch ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip bestehen immer 10% meiner Teilnahmen am Spiel aus Widerspruch zum Spielleiter. Nein, also man muss da immer ein vernünftiges Verhältnis finden. Gut, das aber nur am Rande. Ja, damit sind wir im Großen und Ganzen durch, glaube ich. Richtig. Ja, dann hören wir Florian wieder in Folge 31 und den Hintergrund von Orhammer und verabschieden uns bis dahin. Erstmal bis zur Folge 30 natürlich. Eine Frage hätte ich noch. Ja, bitte. Wer ist denn Gorion? Das beantworten wir in der nächsten Folge. Sie ist nämlich schon aufgenommen. Und da geht es um den ersten Grenzland-Ink. Bis dahin. Auf Wiederhören. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.